stelle mich so lange, wie ich kann. Was? Kannst du auch stehen sprechen? Dann bin ich über euch. Dann bin ich wieder arrogant. Könnte ich auch mal hauen. Sitzen muss ich erst aufstellen, bin ich zu faul. Aber wenn ich schon mal stehe, dann kann ich noch mal hin. Aufstehen? Hauen. Ich kann nur schlagen in Verbindung. Dann kann ich auch falten, das sind die Schmisse der... Ah, okay, vielen Dank. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Information wollte. Oder wie sagt ihr im Fall wünschen, dass in einer nicht mehr Information, als ich mir gewünscht hätte? Das ist auch so. Danke. Ja, Spritze. Ich hätte eine zu Hause gehabt, auch ich darf ja schon. Nee, ich darf nicht so übel. Das ist wirklich, wie Frauen ihre Schuhe behandeln. Ich wundere mich immer wieder. Da wird alles reingesteckt. Immer alles überall rein. Gehört zur Natur. Du gehörst zur Natur. Alles, was sie kriegen, wird reingesteckt irgendwo. Nee, das machen Frauen. Nee, ich nicht. Oh, ich bin ist es, wie spät haben wir es? Schon drei? Ist schon ja, drei vor. 2 Minuten vor. 4 Minuten vor. Ja, was jetzt? Genau. Etwa. Können wir noch ein bisschen reinstecken? Bom. Naja, wir fangen einfach an. Sonst. Komm noch weg. Seiteneinsteiger. Alle Handys aus. Wir haben bei jeder Sitzung jetzt einmal als irgendwo geklingelt. Ne? Lustig. Ich hab an. Wie beim Doktor jetzt. Handy ist aus. Ja, genau. Oder ein Pfleger. Stützen ab. Mit dir sowieso. Auf null. So. Grüß Götter. Und Göttinnen natürlich. Heute wollen wir mal politisch versuchen, korrekt zu sein. Heute ist ja Landtagswahl. Heute ist ja politischer irgendwas. Karneval veranstalten. Na gut, wer hat die erste Runde? Frühschoppen. Ja, mir ist bei den letzten Malen ein alter Witz wieder eingefallen, wo der Mann in die Hölle kommt und dann sagt er, ist doch gar nicht so schlecht, die stehen da zwar in der Scheiße rum, aber die rauchen, alle können rauchen. Und dann kommt dann die Nachricht plötzlich, jetzt setzen. Raucherpause beendet, wieder hinsetzen. Ja, das war's. Empfangskomitee. Ab und zu bist du halt mal auch da, ne, dann bist du wieder in der Scheiße. Das ist so kurz mal ins Gewahrsein treten. Setzen. Aber es war für den Moment mal ganz schön, ne? Und wenn man ein langer Steher ist. Ja gut, noch irgendein Witz? Ja. Was ist der Unterschied zwischen Karl und Navi? Dem was? Zwischen Karl, also dir und Navi. Ich wüsste keinen. Ja, gell. Navigations. Was? Navi bringt einen nach Hause. Denkst du? Ja. Nicht so schnell. Haben wir gerade gehabt von Freising hierher. Das Navi kennt nicht die Scheiße, das Vor-Oktoberfest auf der, was heißt das, Leopoldstraße oder so? Sonnenstraße. Leopoldstraße. Allee, okay, scheiße. Furchtbar. München immer. Entweder ist Marathon, Oktoberfest, irgendein Leopold oder du musst dich kreuz und quer mit Navi oder ohne. Naja. Ist das immer so hier? Ja, ja. Die machen, was sie wollen hier. Amigo-Führung. Amigo. Na gut, noch irgendwas, damit wir die Witze hinter uns kriegen. Weißt du, was meine Frau drauf gesagt hat? Deine Frau? Ja. Hast du eine Frau? Das hört sich gut an. Denn da brauchst du ja kein Navy. Kaum latscht Gummi aus Navi. Batschen? Quatsch, rede. Mein Navi sagt doch immer links, rechts. Achso, du hast eine Frau eingestellt. Das ist als Mann schon mutig. Das ist Übung. Das ist Übung. Training. Dass man sich von der Frau sagen lässt, wo man hinfahren soll. Das ist dann schon emanzipiert sein. Ich schaff das noch nicht. Ich glaube, da habe ich noch was zu bearbeiten. Da muss ich noch. Hast du eine Männerstimme im Navi? Was? Hast du eine Männerstimme im Navi? Ich habe einen Eunuchen. Der singt auch in einer höheren Oktave dann. Bitte, bitte, nimm es jetzt. Weil der ist neutral. Der hat ja weder noch. Recht sein. Von dem kann man sich was sagen lassen. Aber man lässt sich auch von Männern nichts sagen. Machst du, was deine Freunde dir sagen? Wenn dein Freund dir sagt, deine Frau ist nicht gut für dich? Die ist besser für mich. Ja, man verliert das Beste immer an seine besten Freunde. Wenn man Glück hat. Weil nach 10 Jahren wollen sie es wieder loswerden. Nehmen sie zurück, aber Rückhaberecht gibt es nicht. Ne? Ja gut, noch andere spirituelle Fragen? Ich darf mich verschränken, weil man sagt mir immer, wenn du da so sitzt, dann sagtest du, bist nicht offen genug. Dann überschlage ich die Beine so und dann sagt, da ist noch irgendwas nicht ganz, Sepp, du musst dich immer öffnen, Energie nach vorne. Damit das Kreuz Luft kriegt. Dann wieder zusammenziehen, öfter mal. Aber was mache ich mit den Händen? Fuchteln. Kosmische Energien. Energie von oben. Niemals so sitzen, weil da. Mutras. Da fliegt man dann ab. Eine Mutra. Das ist a fuck it all position. Das ultimative Mutra. Wisst ihr, es kommt noch. Der Verkehr ist höllisch, oder? Ja. Immer. Wie immer. Aber das Navi sagt einem, es dauert eine halbe Stunde. Gut. So, noch irgendein Vorschlag. Ach, ich sehe es schon wieder so. Macht das wirklich? Sagen deine Energieexperte hier. Ja? Papa la Pappe. Papa sitzt immer verkehrt. Die Knie. Das ist nicht so richtig. Das ist die Faust, sieht so ein kleines bisschen verklemmt aus. So, so sitzt man, wenn es kalt ist. Also Druck auf den Äußeren. So. Irgendwie hat schon mal so mal jemand gesessen. Linkeln hat auch so. Das sind hier die Kommentatoren. Ja, die Außenbande. Das ist so wie beim Fußball. Ja. Besser, man dreht den Ton ab. Geht nicht. Wer dazu hört, dann muss echt, oh Gott. Ja. In Berlin musste ich da jetzt wieder Fußball gucken. Frauenfußball. Sogar Frauenfußball habe ich geguckt, Endspiel. Hat dir gefallen, gell? Meine Kreisklasse ist auch gut. Ja. Ich bin oftmals Weltmeister geworden. Mein. Ja, Weltmeister in der Kreisklasse. Wir sollen im Kreißsaal üben. Entschuldigung. Ich habe mich jetzt wieder total vergessen. Ich muss den Political Correctness-Knopf noch finden. Ich habe ja gestern von Tolle-Knopf geredet. Gut, fertig, jetzt aber ran. Wer hat eine... Wir wollen ja jetzt aus dem persönlichen Stellungsspiel raus. Oder nicht? Nö. Ich weiß, auf der Grund zur Totalität des Seins, das gehört uns in den Ja, wiederhol ihn noch öfter mal. Du sitzt da tot, totalität. Ist doch gut, dann machst du mal T-O-O-O-Ta-Ta-Ta. Okay. Langsam kriegst du es dann so richtig in die Stimmung. Bis es dann so richtig flutscht und gar nicht mehr sprechen muss, sondern einfach nur noch atmest. Totales Atmen. Jetzt haben wir aber Peng. Sag mir bitte nicht, was dir gefällt. Von mir. Gut, was noch irgendwas? Was dir gefällt? Ja, noch ein Kompliment. Ich brauche das so gern. Du bist ein ideales Abführmittel für jede Art von Konditionierung. Das ist doch mal ein Kompliment. Du bist mein bestes Abführmittel. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Kompliment ist. Normal ist man Verführer und dann ist man Abführer. Abführmittel. Das passt doch zur Scheiße, oder? Was? Das passt doch zur Scheiße. Ich weiß nicht, weil nach einer Zeit hast du keine mehr. Pass auf deine Scheiße auf. Ja, jetzt. Da wird's ernst. Gut. Ich habe eine Frage, und zwar, das habe ich in einem englischen Buch gelesen, von dir, das ist eine Transkription eines Talks, und habe das nicht so verstanden. Also das Buch heißt I am, am I? Also ich bin, bin ich? No, am I, I am. Ja, genau. Ich muss auch erstmal wieder sortieren, welche. Und da ging es ja um die Frage Ramanas, was bin ich oder wer bin ich? Ja, weil der hat ja kein Englisch gesprochen und haben sie übersetzt. Und dann gab die Übersetzer, das ist halt das alte, wer bin ich, und das ist eine persönliche Frage. Dann gibt es auch eine persönliche Antwort. Und das Am I, I am ist eine unpersönliche Frage, die dann auch zum unpersönlichen Ich bin führt. Also bin ich, ich bin. Ist also nicht, dass du dann ein Hintergrund wirst, der vor allem ist, sondern was du dann wieder persönlich nehmen kannst, weil in dem bin ich bin, ist einfach ein Strom von dem, was gerade ist. Da ist nicht irgendetwas dann wieder vor der. Dann bist du nicht irgendwie die Leinwand oder der prior oder vor der den Traum ist, sondern du bist das. Das ist mehr das I am that, führt dahin. Und das Wer bin ich, ist immer dann einer, der da hinten dann denkt, er hätte realisiert, dass er vor dem ist. Da entsteht ein Realisierter. Aber mit dem MIM wird alles rasiert. Da kann kein Realisierter übrig bleiben. Aber das Wer bin ich schafft dir der Realisierte. Die haben sich realisiert als das, was vor allem Seienden ist. Aber wer soll das sein? Und gibt es da einen Vorteil da hinten? Scheinbar ja, weil dadurch kommen dann Lehrer zustande, die dir dann das Wer bin wieder übermitteln. Weil die haben festgestellt, da hinten ist besser als hier. Also verbleibe ich da, etabliere mich in dem Vorsein, vor dem Allenseienden, weil da kann ich nicht leiden. Das ist Gewahrsein. Nee, das ist noch vor dem Gewahrsein. Also wer bin ich wäre, wer ist der Körper, das Bin ist dann der Geist und das Ich ist das Gewahrsein und davor ist das, was sich als das realisiert. Dann bist du also die Wirklichkeit, die sich als das möglicherweise, aber du bist doch getrennt als die Wirklichkeit von der Verwirklichung. Du bist der Verwirklichte, der getrennt ist von seiner Verwirklichung. Ja, also immer noch eine subtilste Trennung. Das wäre die subtilste mögliche Anwesenheit. Ja, die subtilste mögliche Trennung. Mhm. Dass du als das Verwirklichende getrennt ist von deiner Verwirklichung. Also immer noch Getrenntheit. Immer noch Zweiheit. Aber bei dem MIIM, also bin ich, da ist einfach nur das. Da bist weder einer davor noch dahinter, dann ist das, was das ist, was es ist. Und Dharma Dramana. Nee, da gab es halt auch bei damals schon, was meint er? Ist es für ihn mehr MIIM oder wer? Und da gab es immer die Frage, wer bin ich, ist eigentlich das, was einen persönlichen Vorteil bringt. Dadurch erreichst du einfach eine Leidfreiheit. Wenn du das willst, dann ist es genau die richtige Frage. Bloß für deine Natur, deinen natürlichen Zustand wäre besser MIIM, weil das, dann bist du das, was ist. Was natürlich ist und das kannst du nicht verlieren und nicht gewinnen. Weil das ist ein Gewinn, vor dem zu sein. Aber der Gewinner hat auch wieder was zu verlieren. Also ganz subtil, doch noch eine subtile Angst voran. Aber das ist die Ausweglosigkeit. Du bist, also bist du das. Fertig. Mich mehr und nicht weniger. Darum favorisiere ich dann doch, dass er das MIIM oder bin ich, ich bin. Als wenn überhaupt. Weil das kannst du nicht persönlich nehmen, so einfach. Jetzt haben wir das auch hinter uns. Aber das ist doch auch eine Frage, die Suchen auslöst. Nein, die Frage erübrigt sich nach einer Zeit, weil danach bleibt nur noch ein Strom von, weil wenn du, bin ich bin, dann bleibt nur noch dieses Ich bin übrig als unausgesprochenes Präsenz. Es ist nicht mehr, dass ein Fragen da übrig bleiben kann nach einer Zeit. Aber in der Antwort, wer bin ich dann das, da ist immer noch eine Antwort da. Und dann musst du darin verweilen, du brauchst auch eine Anstrengung. Aber bin ich bin, das wird nach einer Zeit unausgesprochenes einfach nur da. Du bist, mehr nicht. Da brauchst du nicht wiederholen, weil bin ich bin, wird einfach nur noch, bleibt ich bin übrig. Nach einer Zeit. Weil das bin ich verschwindet im ich bin. Also es löst sich von alleine auf. Und wenn das so sein soll, wird die Übung also das auch bringen. Aber wenn nicht, dann kannst du natürlich auch 1000 Jahre lang machen. Es ist wie mit allem so. Wenn es sein soll, dann erwischt dich beim. Naja. Wenn nicht, dann kannst du 1000 Jahre auch. Ja, da gibt es noch da einen Stuhl. Hier gibt es, da stehen Stühle. Wenn du da so stehst, das mag ich nicht. Okay, dann setz dich lieber. Weil das sieht so wie bestellt und nicht abgeholt aus. Gut. Ja, war das so? Danke, Dimas. Ich habe noch gesehen, auf Kindle, es gibt noch ein weiteres deutsches Buch von dir, Mythen in Tüten. Habe ich noch nicht gelesen. Es ist mir erstmal auf deiner offiziellen Homepage, ist das gar nicht aufgeführt. Nee, weil ich es noch nicht gelesen habe. Ich wehre mich noch. Ich mache doch keine Werbung für. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe die anderen auch nicht gelesen, aber das habe ich besonders nicht gelesen. Ich habe keine Ahnung. Habe ich eine offizielle Homepage. Die wird jetzt langsam so reduziert, dass sie verschwindet. Also nächste Woche wirst du sie nicht mehr finden. Das ist der Abschluss. Also nach Paris ist alles weg. Da gibt es auch keine offiziell, kein mich mehr. Warum ist das nicht da und das, was stimmt? Ich habe ja eigentlich die ganzen Texte schon weggemacht, weil diese dummen Fragen immer kamen. Das war. Du hast doch damals, das steht doch da. Jetzt verteidige das auch mal. Scheiße. Mach ich nicht. Nee, zieh dich zurück. Ja. Ich bin etwas aufgeregt. Du bist was? Aufgeregt. Ich war von sehr weit gefahren, weil ich dich unbedingt sehen wollte. Und ich auch. Ja. Wer ist jetzt weiter? Ich bin nicht auch aufgeregt. Jetzt werde ich aber auch aufgeregt. So weit gekommen. Vor kurzem, vor circa einem Monat, ein Erlebnis. Und zwar, ich war in einem Zustand von einer totalen Verzweiflung. Und dann kam plötzlich die Leere irgendwie. Und dann bin ich mit dem Auto gefahren nach Hause. Und plötzlich mir ist bewusst geworden, dass nicht ich gerade mich in irgendwas bewege, sondern alles, was sich bewegt, bewegt sich in mir quasi. Das alles, was geschieht, in meinem Bewusstsein passiert. Also quasi, ich habe das nicht aus dem Körper heraus betrachtet, wie man das normalerweise kennt, sondern ich kann das gar nicht beschreiben. Doch, kann man beschreiben. Sondern das nennen Sie einen Wechsel der Wahrnehmung, also ein Shift of Perception. Vom kleinen Geist zum Großgeist. Ja, ich weiß, wovon sie redet, aber es ist gar nicht so schwer. Das passiert nun manchmal. Das passiert einem normalerweise, wenn man gar nicht darauf achtet und man denkt sich nichts dabei. Aber wenn das einem auffällt, dann ist es schon ganz schön, oh, was ist denn jetzt los? Dann denkt man, jetzt ist aber was am Gange. Ja, weil das Gefühl vom Ich, das war irgendwie plötzlich verschwunden und dann sind Sachen passiert und du nimmst das einfach wahr und du nimmst. Also es gibt doch noch ein Ich, aber ein größeres Ich. Du kannst nicht sagen, dass es kein Ich mehr gibt. Ja, ist genau, nur vom, es ist vom kleinen körperlichen Ich zu einem sogenannten größeren geistigen Ich, wo dann eben das formlose Ich und das formelle Ich. Das formelle Ich ist normal ein Referenzpunkt für die Wahrnehmung und dann verschiebt es sich in das formlose Referenzpunkt. Dann gibt es keinen Referenzpunkt. Vom einen und zu keinem Referenzpunkt. Dann ist auf einmal alles wie eine Offenheit. Und daran bewegt sich das Ganze wie ein Hologramm. Genau. Ja. Aber dann kam mir plötzlich der Gedanke, oh, schau, das ist ja cool, was du jetzt gerade siehst. Ja, und dann ziehst du schon wieder zurück, genau, in den Kleinen. Dann ziehst du dich zurück. Und jetzt kann ich nicht mehr. Was? Jetzt bist du weder hier noch da. Ja, was machst du denn jetzt? Ja, weil ich gucke mich ja auch schon hin und stelle mir die Frage, wer bin ich und keine Ahnung, ich habe schon so viele Praktiken gemacht und Vipassana. Wie passt mir das jetzt? Vipassana? Passe ich da jetzt oder passe ich hier? Ja, wo soll ich bleiben? Das beeinträchtigt ja mein ganzes Leben. Ich hoffe. Hoffe ich aber auch. Stell dir mal vor, es würde dich nicht beeinflussen. Och, wo will man da? Ja, da ist nichts passiert. Keiner will es wissen. Ich auch nicht. Auf einmal ist es so wichtig, ne? Ob ich jetzt hier bin oder da bin. Die Geschichte geht weiter. Aus einer kleinen Referenz wird eine große Geschichte. Man erzählt sich immer einen. Ich kenne den Film unendlich. Aber was machen wir jetzt damit? Ja, das ist ja gut. Nee, wir können nur sehen, dass die Wahrnehmung einfach möglicherweise zeitweise haftet sie an was und dann löst sie sich und ist dann in einer anderen Wahrnehmung. Aber die Wahrnehmung ist doch nichts passiert. Die ist in der Größe genauso, was sie ist, wie in dem kleinen Erlebnis. Im kleinen Erleben wie im großen Erleben ist die Wahrnehmung. Also deiner Natur ist doch nichts passiert. Du hast doch nichts zu befürchten. Du bist hier jetzt im Kleinen genauso, was du bist, wie im Großen. Und manchmal wechselt der Zeit. Und wenn du dann noch weitergehst, von dem Formellen zum Nicht-Formellen, dann zum Gewahrsein-Hintergrund, wo die Leinwand ist, wo beides sich dann, Form und Nicht-Form, erscheint. Und immer noch nichts passiert, weil da braucht es immer noch Wahrnehmung, damit überhaupt sogar die Leinwand wahrgenommen wird und dann die Form und die Nicht-Form und das Ganze. Und was machst du dann? Dann bist du im Samadhi. Was machst du dann? Genau, was ja. mache ich dann? Und das ist dann ist es noch langweiliger. Dann wirst du noch vor dem Samadhi sein, weil da hinten ist, vielleicht gibt es da hinten keinen, der sich langweilen kann. Weil im Samadhi ist es auch schon ganz schön dröge. Passiert ja nichts. Schon im großen Geist, da passiert wenigstens noch ein Hologramm da vorne drin. Da bewegt sich was in dir, aber da bewegt sich noch niemals was in dir. Weder in dir noch du in etwas anderem. Was machst du denn dann damit? Wenn du jetzt schon so durcheinander bist. Das ist ein Mysterium. Ne? Du willst die Wahrheit. Und was machst du dann damit? Dann wirst du kontrollieren, ich weiß, ich kenne euch. Ach Gott. Ach. Ja, aber jetzt lügst du mich aber an. Man will es ja. Es gibt ja so viele, die beeinflussen sich mit Gedanken, mein Leben. Ja. Ich höre die Hexe raus. Das geht doch. Das Schlimme ist, es funktioniert ja auch. Du machst Make-up auf und einmal gucken sich die Leute mehr an. Ist ja auch Hexerei. So. Der ganz normale tägliche Wahnsinn oder Magie, der Make-up hier. Du makest was ab und genauso geht es dann weiter. Und dann findest du Freunde und erzählst ihnen von deinem extraordinären Erlebnis eines raumgleichen Geistes, wo alles sich drin bewegt und alle, oh. Was noch gerade? Ja, sind ganz genug Leute hier. Mit mir wollen sie immer über sowas sprechen, weil sie Angst haben bei ihren Freunden, die denken, sie weisen sie ein. Ich weise keinen ein. Ey, du bist schon drin. Was willst du denn loslassen? Ja, diese Suche. Ist doch ganz einfach. Geh mal zum Coach, der gibt dir ein Kissen in die Hand und dann sagt er, einfach peng. Da gibt es Coache für. Ich bin aber nicht gut dafür. Ich sitze hier und sage, du kannst das nicht loslassen, was du willst, ob du willst oder nicht. Schon das Loslassen ist zu viel Arbeit. Sei einfach faul. Aber wenn ich nichts mache, dann ist es doch so, als... Als wenn du wärst, was du bist, ja. Das wär eigentlich so das, was du bist. Das Faulste, was du dir nicht vorstellen kannst. Das, was nie was gemacht hat und nie was machen wird und was eh nichts macht. Aber dennoch mache ich ja jeden Tag was. Wer denn? Ja, ich. Wie also ich. Bist du jetzt weder das Hologramm oder noch der Geist, in dem das Hologramm dann funktioniert? Nee. Jetzt entscheide ich aber ein bisschen. Wer fummelt jetzt? Der Fummler oder das Gefummelte? Wer fummelt jetzt? Ja, was jetzt? Jetzt komm ran. Wer bewegt deinen Arsch? Deine Hüfte oder deine Schultern? Ja, das hätte ich mal gern gewusst. Ja, keiner weiß, wer was bewegt. Da sind wir wieder bei der Totalität gelandet. Vielleicht bewegt dich die Totalität. Die totale Energie, das totale Bewusstsein, was jede kleine Regung des Universums bewegt. Und da gibt es gar keinen Beweger, weil auch der Beweger bewegt wird von der Totalität dessen, was Totalität ist. Fragen über Fragen. Antworten über Antworten. Frage ist, wer braucht sie? Nee, vielleicht die Richtung. Vielleicht jeder Augenaufschlag ist ein Augenaufschlag der Absolutheit. Und von gar keinem Relativen bewegt. Das Relative wird möglicherweise bewegt von der Absolutheit von Relativität, die in sich selbst absolut relativ ist. Aber auch nicht, oder doch. Am besten, du bist total konfus, weißt gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist, geschweige denn, wer du bist oder nicht bist, dann bist du in deinem natürlichen Zustand. Ich meine es so. Das ist jetzt nicht. Weil das ist deine Natur, nämlich die Natur des Wissens, was gar kein Wissen kennt und gar kein Wissenden kennt, weder noch, oder hat oder nicht hat. Diese Ahnungslosigkeit dessen, was du bist, wo es gar keine Idee gibt von dem, was du bist oder nicht bist, das ist möglicherweise dein natürlicher Zustand. Die Natur dessen, was du bist, dein Wesen. Und alles andere ist Kokolores. Krokusse im Frühling. Komm, wenn der erste Schnee bricht. Was? Du willst dich zurechtfinden. Das totale Nähweh des Seins wird dich schon dahin setzen, wo du dich hingesetzt hast. Du sitzt ja schon da, weil das Nähweh dich dahingesetzt hat. Ganz natürlich. Ja, aber manchmal macht es, das ist eine Sache des Vertrauens. Weil manchmal du brauchst doch kein Vertrauen, das macht doch sowieso mit dir. Scheiß Vertrauen, braucht doch keiner. Vertrauen. Schlimmste Wort, was ich kenne. Das kommt gleich nach Verheiraten. Vertrauen. Das ist nämlich auch, man traut sich. Weil man vertraut, dass irgend so einer einen dann glücklich machen könnte. Er verspricht einem das. Und dann tut man alles dagegen, dass er es schafft. Das nennt man dort. Oder nicht? Ist so. Weil wenn er es wirklich schaffen könnte, dann könnte er einen beherrschen, dass es einen gibt, der einen glücklich machen kann. Das wäre die Hölle. Allein die Vorstellung ist die Hölle, dass es da einen Ehemann gibt, der einen glücklich macht. Oder Ehefrau. Naja, es ist... Nee, aber das ist doch die Hölle. Allein, dass man denkt, irgendein Umstand, irgendeine Person oder irgendein Gott oder irgendein Teufel könnte einen glücklich machen. Dieser innere intuitive Freiheitsdrang, der wird sofort, man müsste eigentlich sofort Revolution, Revolution. Ja, was ist denn ein Mensch? Jetzt mach nicht schon wieder alle Menschen gleich. Seid ihr alle Mensch? Seid ihr alle Mensch? Frag sie mal, ob die alle Mensch sind. Die sagen gar nichts mehr. Du beleidigst die einfach alle, wenn du die Mensch nennst. So eine Beleidigung. Was? Das interessiert mich doch nicht, ob du diese verteidigst. Du bist auch nur ein Mensch. Immer diese Ausreden. Wir sind alle nur Menschen. Ach Gott, ich armes leides Menschlein. Ach Gott, es tut mir auch so leid, dass ich so bin, aber ich bin ja immer so. Bitte Gott. Ach, dann sitzt das absolute Bewusstsein wieder irgendwo so, ich kann da gar nicht anders. Ich muss ein Mensch sein. Ein armes Würstchen. Ach Gott, oh Gott. Und alle anderen Würstchen sind ja genauso einfach. Ach Gott, oh Gott. Wir machen wir eine Menschleinsgruppe auf und häkeln uns ein Sein. Ach ja, mein Häkelsein. Ich habe einen Haken. Ja, aber bis man das erkennt, bis man das universelle Bewusstsein ist. Bis dahin gehst du erstmal nach Hause und kommst dann wieder. Weil ich will dir ja nichts beibringen. Du willst aber irgendwas loswerden. Sehen. Was? Ich will einfach. Ach, du willst einfach nur sehen. Verstehen und sehen. Das ist das Schlimmste, was man will. Auch verstehen ist falsch. Verheiraten, verstehen, versagen. Nix. Du bleibst übrig. Wie immer. Du wirst immer übrig bleiben. Mit und ohne verstehen. Das kann man verstehen. Na, es gibt einen schönen Hinweis, eigentlich der wichtigste seit tausenden von Jahren in Indien. Kenne dich oder verstehe dich so, wie du dich im Tiefschlaf verstehst, weil da gibt es keine Notwendigkeit irgendeines Verstehens, um zu sein. Kenne dich als das, was weder verstehen oder nicht verstehen muss, um zu sein. Also so zu sein, wie du im Tiefschlaf bist, hier und jetzt zu sein. Nämlich das, was weder verstehen noch nicht verstehen muss, um zu sein. Mehr ist nicht. Der Rest ist Kokolores. Also sei, was du nicht sein kannst, was du im Tiefschlaf bist, hier und jetzt. Nämlich das muss nie verstehen oder nicht verstehen. Egal wie es ist oder nicht ist, es ist scheiße, fertig. Jedes Verstehen ist ein relatives Verstehen und wird bestimmt nicht dahin führen. Das musst du jetzt verstehen. Das ist ein Paradoxe, der ein Bulle werden will. Sind wir schon weit gekommen, wa? Ja, meine Güte. Heute ziehst du an, du. Das ist der letzte Tag in München. Ich werde neun. Heute wird sich alle fertig machen. Nichts mehr übrig bleibt. Nee, weil es ist wirklich der Grundlegende. Ich kann nur immer darauf hinweisen. Also Ramana, der das Einzige gesagt hat, entweder Good Company, gute Gesellschaft, wo keiner was von dir will, auch du nicht von anderen. Da gibt es gar keine Gesellschaft, weil gar keiner weiß, was Gesellen sind und Geselligkeit überhaupt sein sollte. Oder man ist einfach das, was man nicht sein kann, was man in allen oder Gegenwärtigkeiten oder Abwesenheiten oder Anwesenheiten ist, was man ist. Der Rest ist nichts wirklich dazu machen. Die Wahrnehmung, was? Hast du ja eben jetzt einmal gesagt. Die hüpft immer hin und her. Ja, und die ist nicht unbedingt an das kleine Ich gebunden. Was wir immer denken, ich nehme wahr und ich bin jetzt. Nein, das ist daran gebunden, dass es nur da eine Geschichte gibt, weil nur in der gibt es eine Erinnerung. Das ist alles. Du hüpfst jeden Tag fünf durch alle Ebenen durch, bloß du erinnerst dich nicht, weil deine Geschichte wird nur im Kleinen gemacht. Das heißt, sie ist nicht gebunden an das Ich? Nee, ist weder noch. Weder noch. Ja. Sie ist absolut gebunden, weil sie in dem Moment das Ich ist. Sie ist der Referenzpunkt und auch alles, was sie referiert. Oder wenn sie dann das ist, ist es das. Sie ist immer das, was ist. Du kannst nicht sagen, es ist nicht gebunden. Es ist weder gebunden noch nicht gebunden. Sie ist das. Du bist immer der Seher, der Sehen und Gesehen. Ob du dich als Kleiner siehst, Seher siehst und Gesehen oder als Großes Sehen, Gesehen. Du bist immer das, was ist. Okay. Und da gibt es nicht Zweites, oder da gibt es auch eben kein also verbunden oder nicht verbunden sein. Es gibt das alles nur als Illusion. Was ich mich oft frage, und an dem Punkt sind wir aus meiner Sicht jetzt gerade auf, gibt es im Tiefschlaf überhaupt Wahrnehmung? Im Tiefschlaf? Gibt es Wahrnehmung? Absolut. Okay. Nur, da ist nur nichts wahrgenommen. Weil wenn es die Wahrnehmung gar nicht geben würde, dann würde gar kein Wahrnehmender in ihr erscheinen können. Als erstes. Es muss schon mal Wahrnehmung sein, damit ob ein Wahrnehmer wahrgenommen wird. Und dann kommt ein Wahrnehmer, der das wahrgenommen ist. Aber mit und ohne Wahrnehmenden und Wahrnehmen und Wahrgenommenen ist Wahrnehmung. Nämlich das Auge Gottes. Dieser Parabrahman, der Träumer, was in sich selbst der absolute Seher ist. Also bevor dem Seher ist der absolute Seher, der sich als Seher erfährt, als Sehen erfährt und Gesehenes erfährt. Aber ohne die Erfahrung von einem Seher ist auch das, was der absolute Seher ist. Und das könntest du als das, die absolute Wahrheit, die sich als Wahrnehmender erfährt, als Wahrnehmen und wahrgenommen ist. Also die Wahrheit hört nicht auf. Die nimmt sich halt nur als Variation von Wahrheit wahr. Also Wahrheit nimmt sich wahr im Wahrnehmen von Wahrnehmenden, Wahrnehmen und Wahrgenommenen. Das ist, da gibt es eben nie eine Trennung, in nichts. Nie ist der Wahrnehmende getrennt von dem, was er wahrnimmt in der Natur, weil das Wesen von allen dreien ist das, was das Wesen an sich ist. Es passiert nichts. Es trennt sich nie etwas. Aber jeder Versuch, etwas zu verbinden, ist die Hölle. Ja. Es war nie eine Trennung gegeben. In keiner Variation. Und wir jetzt versuchen, etwas zu verbinden wieder. Wiedervereinigung, das haben wir ja schon hinter uns. Weil man ja mal rauskommt. Vereintes Deutschland. Ein vereintes Selbst. Stell dir mal vor, dass ein vereintes Selbst wäre. Und selbst, was ich mit selbst, sich selbst vereint hätte. Ein einiges Selbst. Einigkeit und Recht und Freiheit für alle Selbste. Ich bin das Oberpräsidenten selbst jetzt. Ich vereinige euch alle. Nur, Und es gibt wenige, die Ramana sagen, also da wo Einheit ist, ist auch Zweiheit, also als Idee. Das kommt immer alles im Doppelpack. Da wo die Wahrheit ist, ist auch die Unwahrheit. Also die Wahrheit, die du findest, ist genauso unwahr wie alles, wenn überhaupt. Also alles, was ein Gegenteil bilden könnte oder irgendwas, in der Polarität ist ja ein Traum. Und kann bestimmt nicht das sein, was das Wesen an sich ist. Aber es ist auch nicht, nicht. Das ist das Problem. Tja, wo sind wir jetzt wieder? Es ist das Schlimme, es war nie ein Problem. Es ist echt ein Problem. Man guckt und guckt und denkt, da muss doch ein Problem sein. Es geht doch gar nicht anders. Wie kann das denn ohne Problem sein? Jetzt stelle ich mir vor, ich habe mich getrennt. Damit ich wenigstens was zu tun habe. Ich kann doch nichts machen. Ich muss doch was machen. Ich kann doch nicht einfach da sitzen oder einfach nur da sein. Das geht doch nicht. Da muss doch irgendwas zu tun geben. Ich habe doch diese Energie zur Verfügung. Ich muss doch mich doch bewegen. Da muss auch ein Sinn drin sein. Ich muss doch mich dann irgendwie umarmen können in mir selbst oder so. Ich muss doch den Seher und das Gesehene irgendwann mal vereinen in dieser mystischen Hochzeit von Sufi, Sufi, Sufi, Sufi oder sauf ich weiter. Tanze ich jetzt oder sauf ich? Welche Meditation mache ich jetzt? Bin ich jetzt Sufi oder Sufi? Darwisch oder wische ich zu Hause? Was ist die bessere Meditation? Da Wischer. Das Schlimmste ist, wenn bei 130 auf der Autobahn beim Starkregen der Scheinwischer aufhört. Und du musst draußen. Dann weißt du schnell, wie gut es ist, wenn ein Wischer dran ist. Damit man klar gucken kann. Man will ja sehen, was kommt von vorne und von der Seite, wo man hinfährt. Man hat ja so viel Angst, wenn man der Fahrer ist. Und man denkt, man ist wirklich der Fahrer, man muss ständig Klarsicht haben. Man will auch nur die Wahrheit, weil man klar sehen will. Weil man Angst hat, dass einer was von vorne kommt oder ein Baum im Weg steht oder ein Huckel da oder irgendwas. Das will ich umgehen. Da brauche ich auch mal einen Astrologen. Könnte da ein Baum stehen nächste Woche? Mein ganzer Wald sich vor mir auftun? Oder? Mach ich da. Könnte da ein Baum stehen nächste Woche? Hält meine Bremse übernächste Woche noch? Oder muss ich vorher schmieren, bevor das Öl ausgeht? Muss ich mal wieder zur Vorsorge? Ach, mein Herz, ach da, oder da, Post. Boah. Diese ganzen, ich will die Wahrheit wissen. Ich will wissen, wie ich drauf bin. Wo ich drauf bin. Und wo was drauf ist. Mein Fahrzeug muss funktionieren, bis das Kreuz anfängt. Die Kreuzigung vom Leben. Und die nächste Kreuzung, was ist das? Welche Richtung soll ich einschlagen? Das ist die Hölle. Um jede Ecke warten tausend Richtungen auf einen, wo man sich entscheiden muss. Gehe ich da lang, treffe ich vielleicht sie? Treffe ich da lang, treffe ich die andere? Wen will ich treffen? Und wie sieht die aus? Oder der? Noch schlimmer. Oder ist das Schicksal? Geschickte Schicksal. Was schickte die denn? UPS, Universal Postal Service. Wollen Sie sie annehmen? Kommt noch wer anders? Nein, leider nicht. Nur zur Auflockerung jetzt mal. Der Tiefschlaf war doch ein bisschen tief. Ja, Damen und Herren, haben Sie noch Fragen zum... Kann die Welt untergehen? Das ist eine Frage. Und wo drin? Genau. Was? Solche Fragen stelle ich mir da. Deutsche Sprache ist echt ein Ding. Die Welt geht unter, aber die Frage ist, wo drin? Finden wir erstmal, wo drin? Wir haben also davor Angst, was gar nicht passieren kann. Weil hört sich auf zu drehen, hat sich je gedreht. Was dreht sich um was? Interessiert es die Meere, wenn sie höher kommen? Ja, aber nicht das Meer. Wenn sie über Holland drüber müssen. Wenn sie über Holland kommen müssen? Das ist natürlich eine Frage. Ich glaube, das würde sogar das Meer interessieren. Das kann ich mir schon vorstellen. Muss ich auch die Holländer mitnehmen? Dann ziehe ich mich vielleicht doch lieber zurück. Es hat lange gewirkt. Aber auch das Meer hat vielleicht langsam keine Chance mehr. Auch da kommt der Gletscher. Tja. Da kann immer ein bisschen Spaß, muss sein. Hat man gesagt. Ja, sitzt du gut jetzt? Ja? Und eine Frage? Eine belanglose. Das ist alles. Das ist alles belanglos. Du hast mal irgendwann gesagt oder geschrieben, dass du dich mit Castaneda beschäftigt hast. Und da ist mir ein Wort aufgefallen, und zwar das menschliche Band. Ja. Furchtbar. Was dir jetzt einfach das unser menschliches Bewusstsein? Nein, das ist bei, was die im Katholischen würden sagen, das Silberband, also was dann sich löst, wenn du stirbst. Also diese Verbindung, die Silberschnur, ja. Der Silberstreifen am Horizont, die Hoffnung. Das ist menschliches Band. Okay. Ich habe mal was anderes von der Firma. Ja, man kann es auch was anderes übernehmen. In dem Zusammenhang war, dass es verschiedene Bewusstseinsebenen gibt und auch in diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen total andere Gestalten definiert ja. sind. Und das menschliche Band wäre jetzt dann so, in diesem Band sind eben nur diese menschlichen Wesen. Du musst es dir so vorstellen wie ein Tonband. Da gibt es also eine Kassette, ja. Mensch, da steht Mensch genau, drauf. Genau, so habe ich die andere auch. Kassette ist dann Band drin, da steht dann, was weiß ich, Tiger drauf oder Adler. Man kannst, du bist eigentlich ein Kassettenrekorder, der auch den mal Kassetten wechseln kann. Schön, ja. Nee, kann man. Ja. Das sind ja Schamanen, die das können. So, wo die Wahrnehmung einfach mal ein anderes Tier einnimmt. Oder ja. Ein Elefant oder Fliegen. Oder, das geht alles, wenn du eben diese Lösung von der Kerbe Menschsein mal dich draus löst. Also wenn da genug Energie ist, dass du es schaffst, aus der Kerbe rauszukommen. Weil du bist jetzt, im dritten Lebensjahr gibt es so eine kleine, und die Kerbe wird immer stärker. Ja. So immer so. Bist es dann total fest und dann stirbst du. Weil dann bist du unbeweglich. Und dann löst es sich wieder. Weil das auch immer. Und dann kommt wieder eine neue Kerbe. Du haust irgendwo wieder rein. Langsam erst, tastest dich vor. Aber dann bei jedem Ding, wie so. Mensch. Es ist wie so eine energetische Kerbe, die man ständig in deine Geschichte reinhaut und die immer schwerer wird. Und man immer unbeweglicher und steifer wird in seiner Wahrnehmungsmöglichkeit. Also man klebt immer oder man haut immer in dieselbe Kerbe. Karl, Karl, Karl. Oder Ruth. Ich bin Ruth. Wie geht's Ruth? Du haust dir ständig immer einen rein. Also wenn du dich da so als der empfindest oder die totale Identifikation dann als letztes tot, dann hast du auch den Grabstein geschafft. Das ist diese Kerbe oder das Band Ruth. Das ganze Band, die Menschheit, hat natürlich viele Variationen von Namen und so. Aber das ist auch schon dann eben da, wo der Tonkopf dann eben immer ständig dran hängen bleibt. Oder dieser Videoknopf. Und wenn der sich mal löst und der Kassette zufälligerweise mal ausgetauscht wird vom Universum, ja, macht es ja ab und zu mal. Ein Traum zum Beispiel löst sich ja ganz einfach mal. Du bist irgendwas anderes oder fliegst oder so. Und dann jeden Morgen haust du wieder in die gleiche Kerbe. Kannst gar nicht anders, weil die Wahrnehmung, die du bist, hat gar keine Wahlfreiheit. Also die ist eine Wahllosigkeit. Du hast gar keine Chance, weil du bist Energie, aber du hast keine. Also wenn du Energie bist, kannst du mit ihr nichts machen. Du hast keine Möglichkeit, sie zu kontrollieren. Das ist eine vollkommene Kontrolllosigkeit deiner Natur. Du kannst nicht entscheiden, was als nächstes Programm kommt. Und welches die nächste Kassette ist. Oder die nächste Kerbe, in die du gerade dich abfährst. Oder das oder das. Keine Chance. Das Wesentliche ist, es gibt keine zweite Energie, die du haben kannst, weil du Energie bist. Und Energie kann nicht entscheiden, was Energie als nächstes sich realisiert. Wie sich Energie realisiert, kann sie nicht entscheiden. Diese Hilflosigkeit deiner Natur, das ist deine Natur. Diese Wahllosigkeit. Du hast keine Energie. Du bist Energie, aber das bedeutet auch, du kannst sie nicht beherrschen. Das ist Freiheit. Die Freiheit zu sein, aber keine zu haben. Und darum ist der nächste Schluck Kaffee oder ob es der nächste Adler ist, der die Maus fängt. Es ist unwesentlich, es ist belanglos. Es ist einfach das Nächste. Die nächste Art und Weise, wie du dich realisierst. Das eine ist nicht besser als das andere. Und du möchtest ja Abwechslung, du langweilst dich ja. Karl ist ja heute, war ja gestern auch schon da, heute wieder. Was machen wir denn jetzt? Oder der gleiche Film oder so. Dann möchtest du ja mal ein bisschen spiritueller werden, vielleicht in eine andere Ebene. Aber es kommt erst dann, wenn es kommt. Oder auch nicht. Also ich kann mich entspannt zurücklehnen. Auch das nicht. Entspannung ist ja schon wieder zu spannend. Oh ja. Man muss ja entspannt sein. Man wird sehr entspannt. Passiert was? Passiert nichts. Ich bin ganz entspannt. Ich habe ganz losgelassen. Hat das einer gesehen? Ja, auch diese ganzen Titel hören sich gut an, ganz entspannt im Hier und Jetzt. Also das, was entspannt sein kann, ist absolut zu verspannt für das, was deine Natur ist. Weil deine Natur kennt nichts Weites, mit dem es sich spannen könnte. Es kennt gar keine Spannen oder Entspannen. Es gibt das alles für das nicht, weil Spannung und Entspannung gibt es nur in Zweiheit, in Illusion, in Traum, aber nicht in der Wirklichkeit. Wirklichkeit kann sich doch nicht verspannen. Und warum soll sie sich dann entspannen? Für was? Gibt es da einen Vorteil für die Wirklichkeit, wenn sie entspannt ist? Eine entspannte Wirklichkeit? Oder verspannte Wirklichkeit? Was möchtest du jetzt? Natürlich die entspannte Wirklichkeit. Aber weil du sie willst, bist du gierig. Und das wird mit Leid bestraft. Ha! Dann bist du ein Gierlappen. Oder wirst durch die Lappen gehen. Das rentiert sich dann aber nicht. Wenn du kein Finne bist, dann bist du ja schon von vornherein finished. Dann wirst du als Finne geboren werden. Ne? What are you? Finished. Der finale Akt. Also wenn man deutsch geboren ist, hat man echt keine Chance. Dann ist man Ger und dann Mane, manisch. Also ein spanischer Speer. Keine Chance. Man muss alles durchdringen. Mit seinem Scheißgeist. Von vorne bis hinten. Untertassen. Wie werden sie gemacht? Warum ist die Tasse oben drauf? Die Frage, warum, ist so eingebrannt. Warum ist die Untertasse Untertasse und nicht oben drauf? Und warum kommen die manchmal aus der Luft? Irgendwo. Denker und nicht ganz dicht. Denker und Dichter, weil wenn man Dichter ist, läuft man ja langsam aus. Ne? Weil man muss ja ständig irgendwas mitteilen. Oh, oh, oh. So. Ja, noch was auf der Tischkante. Ja, du bist hier zum Verdauen. Aber nicht wiederkauen. Okay. Weil das macht einen zur Kuh. Das ist die Kuh-Erfahrung. Das ist der Kuh-Faktor. Wenn man wiederkaut. Nicht zu verwechseln mit dem IQ. Egal wie hoch der ist, nie hoch genug. Ne? Na gut, so, noch Fragen. Nein, du bist immer das, was du bist und du wirst dich von dem nicht trennen können, was du bist. Fertig. Aber das ist ja nicht du, der konditioniert wird. Du erfährst Konditionierung, aber es gibt keinen, der konditioniert ist. Aber tatsächlich ist diese relative Basis, die da für mich da sind, bedient. Und wie kann man das Nee, aber es beginnt ja für keinen. Es ist nur eine Erfahrung von einem Beginn. Da beginnt doch keiner. Da beginnt doch keine einer, der konditioniert ist. Es gibt eine Erfahrung von Konditioniertheit, aber es gibt immer noch keinen, der konditioniert ist. Hinter wem ich bin. Also hinter oder vor? Also es gibt keinen, der einen Hintern hat. Es gibt eine Hintererfahrung, Hinternerfahrung, aber finde mal den, der ihn hat. Also das ist das Schöne, wenn du nämlich keinen Hintern hast, brauchst du auch nicht drum zu kümmern, denkt man. Aber wenn man Hintern hat, ist man natürlich am Arsch. Das ist das Prinzip. Also Hintern sein ist nicht so schlecht, aber Hintern haben ist hinterlich. Hinterlich. Nein, die Frage ist, wenn es im dritten Lebensjahr den gibt, wo war der vorher? Und wenn der dann entstanden ist, was entsteht, schon wieder weg ist, weil alles, was kommt, wieder gehen wird, hat es ihn nie gegeben. Also wer wird da konditioniert? Und wer könnte dann eng konditioniert werden? Und wer braucht die Familienaufstellung? Hellinger. Der braucht Familie. Was? Ja, aber das Empfinden heißt doch nicht, dass es wahr ist. Empfinden heißt, du hast was gefunden, aber wenn du, das kannst du wieder verlieren. Also es ist einfach nur temporär gefunden und dann ist es wieder weg. Also eine temporäre, das deutsche Wort ist wirklich schön, Empfindung. Du hast was gefunden, aber das Gefundene wird dich wieder verlassen. Du wirst aber durch das Gefundene nicht mehr und wenn es dich verlässt, nicht wieder weniger, weil du bist auch in der Anwesenheit des Gefundenen, was du bist, und in der Abwesenheit des Gefundenen oder des Finders. Schon der Finder ist gefunden. Und dann der Finder, der gekommen ist, ist schon wieder weg. Aber das, was du bist, war, ist und wird sein, was es ist. Also, ist belanglos. Ob es jetzt was so oder anders ist, ist vollkommen belanglos für deine Natur. Es macht dich nicht mehr oder weniger, was du bist. Es ist temporär da, aber irgendwann, weil es gekommen ist, ist es schon wieder weg. Es ist also in sich schon tot. Schon gestorben, bevor es geboren ist. Weil beim Kommen kommt nichts und beim Gehen geht nichts. Also was macht's? Und diese ganze Fummeln am Gerät da, an irgendwelchen Konditionierungen und dann wieder Endkonditionierungen und diese ganzen Übungen und Atmung und Weg und Dings. Super, Castaneda auch, da gibt es auch diese ganzen super, damit der Igel dann, der Adler einen irgendwann frisst, einen durchlässt. Und dann später, 10 Jahre später, kommt der Don Juan zurück zum Castaneda in der Vision und sagt, bleib wo du bist, das ist es auch nicht. Alles umsonst. Das fand ich gut, das war der einzig vernünftige Satz. In ganzen 5, 6 oder 8 Bänden von irgendwas, weil das war das Entscheidende. Es ist weder hier noch da zu finden oder zu verlieren. Du bist da nicht mehr oder hier weniger oder umgekehrt. Weil deine Qualität von Sein hat keine Quantität. Es ist Qualität und die Qualität bedeutet, da gibt es kein mehr oder weniger. Du bist Energie, aber du hast sie nicht. Und weil du keine Energie hast, kannst du sie auch nicht verlieren. Ja. Heißt es. Nee, jetzt du erst. Erst ich. Gut. Endlich mal was. Dass man eh nichts machen kann. Den was? Dass man eh nichts machen kann. Du hast eh nie was gemacht. Ja, das meine ich ja damit. Ja, aber warum muss man das dann noch, warum muss man noch dann das persönlich nehmen, sagen, Mann kann nichts machen? Ja, wenn du eh nie was gemacht hast. Ja. Ja, ist doch gut dann. Ja, warum lesen die Leute die Bücher, warum gehen sie durch die Straße, warum machen sie den Beruf? Weiß ich nicht aus. Ne? Warum fährt die Milchkuh zum Bauern? Ja. Oder umgekehrt? Wer melkt wen? Die absolute Frage, wer melkt wen? Heute melkt ja keiner mehr, heute melkt nur noch die Maschine. Da gibt es gar keinen Bauern mehr im ganzen Stall, da ist alles nur noch computergesteuert. Die Kuh. Und fragt die Kuh jetzt, wer macht mir das Ding da unten dran? Das nennt man IQ. Mich kümmert's nicht. Hauptsache die Milch ist raus. Vorne was zu futtern. Darum sind in Indien die Kühe so heilig. Ist so dumme Kuh eigentlich? Ja. Ja, wenn sie In Englisch ist schön, in Englischen heißt es emotion. Jede emotion. Aber es entsteht ja etwas und dann wird was? Da entsteht was. Was hast du denn da gemacht? It's a emotion. Was mache ich jetzt damit, wenn schon mal da ist? Nur du denkst sie dir. Jede Emotion ist nur eine Idee, eine Gedanke. Denkst du? Du bezeichnest die. Und was bezeichnet jetzt diese energetische Vibration als Emotion? Der da. Ja, wer sonst? Also ist jede Idee auch, jede Emotion eine Idee. Eine Bezeichnung für nur eine energetische Vibration von irgendetwas, die du dann bezeichnest als eine Emotion deines Herzens. Es glüht mir in der Socke, also mein Herz schwingt. Meine Augen klimpern, da muss was drin sein. Was? Oder ist das Hormon von hinten wieder gesteuert? Oder wer steuert das Hormon? Ja, ich frage ja nur, wenn du es nicht Gefühl nennen würdest, würde es einen interessieren? Also ein Gefühl heißt auch, es geht eh wieder von alleine, wenn man sich nicht drum kümmert. Gefühl, Gedanke, geh überhaupt. Geh, aber geh. Wenn etwas da ist und und wenn du jetzt noch Energie, ja, aber du redest gerade wieder was von irgendwann mal. Nee, also was ist denn gerade jetzt hier? Ja. Das ist ja auch Energie. Ja, was denn? Was ist denn nicht Energie? Muss man gar nicht wiederholen. Ja, was jetzt? Kommt da was? Schmeißt einer Bonbons? Heiratet wer? Kriegt gleich den Strauß ab? Ja, was jetzt? Bin ich jetzt so offener und so zuer? Oder wie erwische ich die Wahrheit? Welche Emotion ist wahrer, welche ist nicht wahr? Und die Frage ist, wen kümmert's? Will ich denn jetzt wirklich heiraten? Bin ich mir jetzt wirklich klar? Will ich jetzt wirklich einen Leberkäse? Oder merke ich die Hüfte schon wieder? Oder mein Hintern? Denke ich an meinen Hintern oder an den Käse? Oder doch lieber das Salatblatt? Bin ich heute Ziege oder Tiger? Interessiert mich mein Arsch heute oder nicht? Wie viele Fragen hat man hier? Also wie fummelt sich das Ding zusammen? Wie viele Tausende von Einwürfe kriegt man ständig von allen Seiten und politische Meinungen, die man von irgendwo aufschnappt und von sich selbst hochkommen, von irgendeinem Opa, der irgendwie mal Husten gehabt hat und man denkt, ja, der Arsch, scheiß Raucher da, ich bin passiv, kriege ich auch was ab. Na, ich sage nur, du bist so total in der Totalität von Einflüssen und Interrelationen von allem, was dich bestimmt. Totale Vergewaltigung für das kleine Ich des Körpers. Das ist so von der Vergangenheit konstruiert und konditioniert und genetisch verlampt und verschleppt und Mann! Da soll ich jetzt doch was mit anfangen! Wo ist Hellinger? Immer wenn man ihn braucht, ist er nicht da! Und der scheiß Adam! Ist er in die Eva gedrungen oder nicht? Das ist meine Urfrage. Verdammt soll er sein, dass das erste Licht sich gerührt hat, vibrierte in dieser unendlichen Raumhaftigkeit von Sein. Und jetzt muss ich den Scheiß austragen hier. Verdammt soll er sein. Hätte er sich ruhig verhalten, der Arsch. In Israel sagen sie, man hätte auch den Baum des Lebens gewählt und nicht des Wissens. Das Schwein hat beide gewählt und weiß nicht mehr, welcher es war. Oh. Tja, so viele Fragen. Ich nehme sie dir alle vorweg. Was ist hinter dir? Ja, ich habe viele manchmal aus Israel oder Dings, dann reden wir über die Kabbala oder die ganzen Dinge, der Anfang von dem ganzen Dilemma oder so, wer hat das in den Apfel gebissen oder konnte Adam denn, das ist die Grundfrage, da hat Adam freien Willen gehabt und konnte er sich entscheiden für den Baum des Lebens oder des Wissens. Und warum hat er jetzt das Wissen scheinbar genommen? Weil sich wissen wollen, sich kennen wollen und dadurch Leid zu kriegen, weil dadurch schaffst du nur mal Leid, wenn du dich zu etwas relativ Kennbarem machst. Wo die Möglichkeit überhaupt besteht, dass du dich kennen könntest, ist schon die Hölle. Damit schaffst du die Hölle der Kenntnis, dass du kennbar bist, dass du kontrollierbar bist. Warum hat er sich dafür entschieden und nicht für den Baum des Lebens, wo einfach nur ich bin es, wo einfach nur Leben, Leben lebt? Warum hat der Arsch das gemacht? Warum war Eva da? Was hat die damit zu tun? Oder war sie nur da und er dachte, wer ist das denn? Und das war der Baum des Wissens. Total verrückt. Was? Du bist doch nur der Nebeneffekt von dem ganzen Scheiß da, was da als Anfang. Kabbale und Liebe. Das auch. Nee, es ist aber die Grund, also da wo eben man versucht ja auch, die ganze Wissenschaft versucht diesen Urknall da zu finden oder wo fängt der ganze, was war vor da, war da was? Und wenn da nichts war, kann aus nichts irgendwas kommen oder kommt aus nichts wieder nichts? Ja, nur Fragen. Kann aus nichts was kommen? Guck's dir an. Oder macht's was, dass nichts gekommen ist? Ja, hat irgendein Wissenschaftler hier, der schon weitergekommen ist mit der Frage. Ja, es ist wirklich, die reden von Energie, wissen gar nicht, was es ist. Die reden von Elektrizität und wissen gar nicht, was es ist. Die reden von Materie, aber nie welche gefunden. Machen die. Die reden, die wissen genauso wenig wie alle. Aber tun so, als wenn sie Wissen schaffen könnten. Wissenschaftler. Vielleicht umgekehrt, wird ja das Wissen die Wissenschaftler geschafft und macht sich nichts raus. Könnte auch sein. Müsste belegt werden, ne? Und wer belegt den Scheiß? Naja, gut. Wer will schon unbelegte Brote essen? Knast. Knust, ja. An mich ist dann eigentlich nur die Unterschuld, wenn du sagst mit drei, dass du sagst, das ist deine Scheiße. Die Mutter ist immer schuld. Schon vor der Geburt. Dass die sich mit deinem Vater eingelassen hat, das war schon. Da gibt es keine Entschuldigung. Ne? Ja, ist das nicht. Das ist doch reine Familienaufstellung. Die Schuldzuweisung, warum gibt es mich überhaupt? Warum hast du den gewählt und nicht den Franz, der Millionär, den der geworden ist? Warum muss ich jetzt Hartz IV erschienen? Das ist immer die Grundlage, warum ich? Und warum nicht der, warum der Vater oder die Mutter? Muss ich jetzt den hinter meiner Mutter haben? Ja. Und hatte ich eine Möglichkeit, mir das auszusuchen? War ich vorher schon da und hätte mir das Ding da aussuchen können? Ich weiß, ja. Manche sagen, ja, die waren schon da und haben da geguckt und haben dann wieder der Dalai Lama, der guckt schon vorher rum. Wo komme ich wieder? Da, ne, diesmal wieder in Amerika kommen. Amerikanische Hausfrau. Weil die haben die Kirchen der Shopping Malls. Shop until you drop, das ist die neue Meditationstechnik. Ja, weil bei jedem Kauf hast du so einen Moment von Befriedigung. So ein ganz kleiner Split-Second, also eine ganz kleine, du gibst was und kriegst was. Da gehst du, dieser Handel ist perfekt. Also eine kleine harmonische Pause. So ein kleiner Orgasmus wenn dieser kleine Moment des Orgasmus, nämlich da ist eine kleine Befriedigung. Weil sobald du das Ding, die Tüte in der Hand hast, schon kommt der nächste Shop. Die nächste, das ist die Sucht, also das, der Sucher, da, die suchende Hausfrau ist nicht verschieden von einem Sucher in Indien, der 20 Jahre im Ashram Hämorrhoiden kriegt. Weil der will sich ja auch eine kleine Befriedigung schaffen. Der will den Frieden haben durch Sitzen. Die bewegt sich wenigstens noch. Ja, es ist eine. Ist schon ganz schön lustig, ne? Da denkt einer, weil er da sitzt und in dem Aurafeld irgendeines sogenannten Realisierten sich bewegt, dass er dann näher dran ist. Ganz nah dran. Ganz nah dran. Ich atme es schon. Und nur dieser Arschraum schafft's. Ich meine, ich mache mir über alles lustig. Meistens nur über mich selbst, aber es reicht auch. Ich habe ja nichts anderes. Was soll ich mich sonst lustig machen? Ne? Aber da kenne ich auch keine Grenzen. Naja. Was? Oder habe ich schon mal Grenzen? Hast du schon mal welche gefunden bei mir? Nee. Ich hoffe aber auch nicht. Was ist denn da? Nein. Nein. Und mal Moment. Was sagt jetzt wieder Johannes dazu? Das Himmelreich ist in euch. Das Himmelreich, das reicht aber immer noch nicht. Sag denen das mal. Nicht nur reichen, das reicht. Ja, aber es reicht nicht. Die reichen mir nichts. Ja, aber es reicht nicht. Die wollen reich sein. Die wollen das Reich haben. Und das, man gut das nicht schaffen, aber weil sie es haben wollen, kriegen sie es nicht. Die Krieger. Gut. Himmelreich in euch. Und die Hölle? Meinst du nur der Himmel? Ja, wo Himmel ist, ist auch Hölle. Du kannst nicht das eine oder das andere haben. Komm her. Wir reden doch vom Frieden. Ja, aber Frieden kann doch nicht in dir sein. Frieden nicht, die Welt gibt. Welche Welt gibt den denn nicht? Welche Ideen haben. Ja, dafür, musst du erstmal denken, dass die Welt wirklich da ist und dir nichts gibt. Und wem gibst du dann nichts? Du hast doch gesagt, was die Welt dir nicht geben kann. Damit bestätigst du, dass es eine Welt gibt, die dir nichts geben kann. Dann denkst du, da gibt es irgendwas anderes, was dir was geben kann. Ja, komm. Jetzt war Butter bei der Fische. Hat Jesus gesagt. Und Christus? Christus. Christus hast du schon. Du kriegst es, aber hast du schon. Ja, das finde ich gar nicht gut. Ja, gar nicht schlecht. Jetzt Christus, aber hast du schon. Das Paradox ist unendlich. Du erfährst, als wenn du es kriegst, aber hast es schon gehabt. Das ist kein Wortspiel. Ist das ein Wortspiel? Nein. Hast du gehört? Was soll ich anwesend sein? Nein, die meisten, also ich sage immer sogenannten Erleuchteten oder Erwachten. Wenn das, hör mir doch mal zu. Die haben eine Erfahrung gehabt, aber haben es persönlich genommen. Und dadurch wurden sie zu Erwachten und reden dann noch zu Unerwachten. Oder nicht? Ja, aber dann sind sie auch zwei. Da habe ich doch gerade drauf hingewiesen. Weil sie was gekriegt haben, haben sie was. Aber beim Kriegen schon gehabt zu haben, das macht aus dir keinen Realisierten. Aber wenn du beim Kriegen was kriegst, dann hast du was. Und dann hast du meistens nicht alle Tassen mehr. Auch wenn sie alle kaputt sind. Das Krieg kann ja durch die Hände wie Sand gleich. Dann müssen wir weg. Was bitte? Was machen wir dann damit? Quicksand. Dann sei es schnell weg. Ich glaube, wir haben uns jetzt nicht ganz verstanden. Das war jetzt parallele Universen, die haben sich getroffen. Das ist alles falsch, aber macht auch nichts. Also wenn sich zwei treffen, sind immer nur zwei Universen, die sich treffen. Was soll sich da sonst treffen? Und dann sagt der eine, Wenn du mich in dich lässt, lasse ich dich in mich. Oder so. Wie war das? War das nicht sowas? Wenn du mich reinlässt, lasse ich dich rein. Doch, gibt's sowas. Wenn du mich in deinem Traum lässt, lasse ich dich in meinem Traum. Gibt schöne, so romantische Candlelight-Dinners, guckt sich in die Augen. Wenn du... Das ist ein Eheversprechen. Wenn man dann noch die Kurve kriegt und sagt, eher nicht. Eher nicht. Okay, noch Fragen zum Himmelreich in euch. Hört sich gut an, ne? Aber es ist schon sehr alt, der Spruch. Und es ist nichts passiert dadurch. Also scheinbar hat es auch nichts geholfen. Und wenn ihr zu mir kommen wollt, müsst ihr nackt sein. Nix. Das sage ich ständig, aber guckt sie euch an. Es gibt Grenzen. Dann mach mal vor. Ja, ich bin mit und ohne nackt. Ja. In der Bibel sagt es selig, gerade um die erste Stelle, selig sind die geistig Armen. Die geistig Armen. Ja, das bedeutet, die haben keine Idee von dem, was sie sind oder nicht sind. Das ist die geistige Armut, weil sie Geist sind, aber keinen Geist haben. Das ist der Hinweis. Das sind nicht die Einfältigen. Das sind die geistig Armen. Also die wahre Armut bedeutet, die Armut des Geistes ist, Geist zu sein, aber keinen zu haben. Und das ist das Reich, was kein Reich kennt, weil es Reich ist. Ranitzky. Sehr frei. Sehr frei. Sehr frei jetzt, oder? Ja, der muss ja sehr frei gewesen sein, damit er Ranitzky wurde. Nee, das ist immer, also... Erich oder fromm, ist immer der gleiche Ansatz. Also wenn du Wissen bist, kennst du kein Wissen. Weder hast du noch hast du nicht. Das ist die Qualität von Wissen. Oder Schönheit oder das Nominale an sich. Aber sobald du es kennst oder hast, Hölle. Die Besitzerhölle. In Indien nennen sie das den Besitzerknoten im Herzen. Also wo ein Herz hat, da gibt es zwei Herzen. Weil dann gibt es auch die Werbung, die Kraft der zwei Herzen. Und diese Kraft der zwei Herzen schafft das ganze Universum. Also wo Gott Gott kennt, zwei Götter da sind, im Konkurrenzkampf von Gut und Böse, Himmel und Hölle, Teufel und Gott, da fängt das an. Wo Gott Gott kennt, wird er sein eigener Teufel und Gott und schafft sich Himmel und Hölle gleichzeitig. Und Gott ist dann das Bewusstsein und die Hölle ist das, der Verstand oder so Mind oder so, dieser Getrennte. Die Einheit und die Zweiheit, das ist dieser Grund, wo alles sich spaltet. Aber auch nur aus der, wo Gott sich kennt, wo Gott wach wird und sich als Gott kennt, gibt es schon zwei. Ein kennenden Gott, der sich selbst kennt, zwei Selbste. Und aus dem zwei Selbsten möchte es sich wieder vereinen, weil desto mehr es sich vereinen will, schafft es Trennung. Total perfide das System. Und unbrechbar und nicht zu stoppen. Weil jeder Versuch zu stoppen, treibt es wieder an. Wahnsinn. Oder Wahnsinn. Wo bin ich zu Hause? Ja, ihr habt keine Chance. Also nutzt sie. Wenn Gott schon keine Chance hat. Weil aus Liebe zu sich selbst möchte er sich wieder mit sich selbst vereinen. Aber indem er sich mit sich selbst vereinen will, schafft er sich, etabliert er die Trennung absolut. Jeder versucht, sich zu vereinen, bestätigt die Trennung, die es gar nie gegeben hat. Was für ein Wahnsinn! Und dann denkt man sich selbst als kleiner Sucher, man schafft's. Gott vielleicht nicht, aber ich. Der innere Gott, was wer war, wie geht das nicht? Ich setze mich, so lange ich sitzen muss. Und ich gehe zu allen. Gut. Soweit die Füße tragen und der Arsch hält. wie viele Bücher muss ich lesen? Schafft mir ganze Bibliotheken an, die ganze Weltliteratur werde ich durchforsten. Ich bin der Sucher an sich, nichts hält mir stand. Ich werde die Erbse finden, die mich nicht juckt. So, gut, weil das ist der innere Gott, der... Was? Das ist eigentlich verbeten und mogeln. Ja, du musst nichts reinstecken, damit es weitergeht. Das geht von selbst. Das muss man sich als Mann mal vorstellen. Die Frauen können, brauchen jetzt die Männer nicht mehr, aber die können aus eigenen Eizweigen, die brauchen gar keinen Sperma mehr. Wir sind total überflüssig, Gott sei Dank. Jetzt sind wir wirklich frei. Jetzt kann keiner mehr sagen, warum hast du dir den ausgesucht? Du hast dich ja selber ausgesucht. Männer, wir sind frei. Jetzt können wir Stammtisch halten. Wir sind keine Stammhalter mehr, wir machen den Stammtisch. Wer will den Stamm schon halten, ne? Den überhaupt. Gut, Apfelsaft. Wisst ihr, man kriegt auch immer wieder als Mann Apfelsaft. Wenn man nicht schon genug hätte. Die Verführung naher Lippe. Den was? Die Verführung. Ja, und das noch biologisch. Okay. Adel Holzener. Ich gönne mir ja sonst nichts. Den was? Nonne, das ist irgendeine... Menone. Nonne. Nonnenkloster, die Adel Holzener. Ja, ist noch schlimmer. Wer will denn von Nonnen gepflückte Äpfel haben? Muss man sich mal vorstellen, was die sonst alles noch anfassen. Immer am Jesus am Bein runter und dann Ding und so und dann so. Ja, immer berühren sie die Mutter Maria am Ding, einmal an der gleichen Stelle und da und dann den Apfel und dann musst du hier jetzt. Das ist der potenzierte Jesus, wie der da drin ist. Nur weil du von der Nonne gepflückt ist. Du musst mal diese Linnenstier vorstellen, wo das alles herkommt. Das steckt alles in diesem Saft. Da guckt man doch ganz anders drauf. Und wenn man den dann runterschluckt, da schluckt man eine ganze Nonne mit. Schwierig. Ja, in der Homöopathie ist das gar nicht so schwierig. Du kannst das hochpotenzieren, wie du willst. Es ist immer noch alles drin. Und wahrscheinlich noch stärker. Da ist noch eine stärkere Nonne, als eine Nonne je sein könnte. Das gibt aber Kraft jetzt. Also. Ah, wie war die Nonne so gut wie heute? Man kann sich alles so hinbasteln, wie man will, wa? Ich fände es herrlich. Entweder gut oder schlecht. Gerade nach Duktus. Duckst du dich oder duckst du dich nicht? Nein, heute bleibe ich stehen. Bam. So, weiter. Das war das kleine Intermezzo. Klosterfrau Melissengeist. Das steht uns allen bevor, weil sonst ist man ja Alkoholiker, wenn man einen Schnaps trinkt. Aber wenn man das trinkt, ist man ja nur eine Gesundheitsverliebe. Darum Klosterfrau. Steckt auch hier drin. Ich wollte nur bewiesen haben, auch da steckt eine Klosterfrau drin. In jedem Apfel. Jetzt sind wir weit gekommen. Äppelbräu. Gut, so, noch weiter. Christian. Nix? Heute nicht? Keine Vision? Schwere Geburten sind die besten, ne? Was lange währt, wird endlich auch nicht gut. Ich liebe das. Gut. Noch was? Ja. Auch du. So spannend. Ja, der Punkt, ich schlafe. Also was mich aber wundert in diesem ganzen sogenannten heiligen Büchern, egal von wem, Amish, Basikan, ist ja gerade mal eine Stimme, wird über diesen Tiefschlaf gesprochen. Tief, tief. Der Tiefschlaf ist die Natur des Tiefschlafs. Ja, aber die Frage ist doch, gibt es überhaupt einen Tiefschlaf? Wer will das im Tiefschlaf wissen? Dann nicht mehr. Aber das ist der Punkt. Weil wenn da keiner mehr ist, der was wissen oder nicht wissen will, gibst dich trotzdem noch als was du bist. Du bist also mit und ohne dem. Das ist der ganze Hinweis. Und das bist du jetzt auch. Du bist jetzt nicht mehr oder weniger als wie im Tiefschlaf. Also durch die Anwesenheit dieses wissbegierigen Lappens da, der irgendwie durch die Lappen gehen möchte oder irgendwas, die Wahrheit kennen möchte, das interessiert keinen. Ist vollkommen belanglos. Und was er da vorne findet, ist genauso ein Schmarrn wie er selber. Warum weisen Sie denn immer darauf hin? Ja, darum weisen Sie darauf hin, damit du eben da etabliert bist, in dem, wo keiner etabliert sein kann und braucht. Nämlich, wo du das bist, was gar kein etabliert sein braucht. Aber das, was etabliert sein muss da vorne, wird nie richtig etabliert sein in irgendetwas, weil alles flüchtig ist. Dieser flüchtige Schatten, der morgens wach wird, der ist jetzt schon, der ist nicht nur Schatten, der hat auch zu viele. Weil nur Schatten haben Schatten. Weil das, was das Licht ist, braucht kein Licht. Es ist Licht und kennt kein Licht. Aber der Schatten, der das Licht kriegen will, wird nie genug Licht haben, weil auch das Licht, was er kriegen kann, Schatten ist. Ja. Darum weisen sie darauf hin. Und jetzt wirst du sie dumm hinstellen. Weil du das nicht verstanden hast. Das ist ein Trick. Oh, das ist der Trick. Das ist genau der Trick. Warum? Ich verstehe das nicht, also muss das dumm sein. Habe ich genau gehört. 1000 Meinungen? 1000? Das waren keine 1000 Meinungen. Das. Ich kenne die Arroganz des Wissenden. Die kenne ich hundertprozentig. Die habe ich hundertprozentig auch hier. Ich kenne meine Schlappenheimer. Nicht nur Pappenheimer, sondern Schlappenheimer. Nee, es ist verrückt, weil man ist immer das Maß aller Dinge. So als ich. Ich messe das aus jetzt und ich habe das für zu klein gemessen. Im Gegensatz zu dem, was ich als hoch ansehe, ist das zu klein. Und warum haben die das gesagt? Da verstehe ich nicht. Und wenn ich das nicht verstehe, da ist da irgendwas faul. Weil es bringt mir nichts. Es macht mir nichts. Ich habe da nichts von. Also warum soll ich das verstehen, wenn das... Nee, da will ich jetzt gar nicht dran gehen, weil da habe ich nichts von. Das will ich auch gar nicht rauskriegen, weil da habe ich nichts von. Da kann ich auch nicht mit angeben, weil jeder ist im Tiefschlaf, was er ist, da bin ich nichts Besonderes. Also da will ich nichts von hören. Da habe ich keine Verträge mit. Das ziehe ich mir jetzt nicht an. Lass alle sein, aber ich verstehe das jetzt einfach nicht und fertig. Ich will jetzt auch gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Ne? So ein Schutzmechanismus. So ein Überlebenskampf des kleinen Herings. Das Meer ist so weit, ich kann nicht mehr schwimmen, aber ich gehe jetzt lieber unter. Ich bin zwar schon im Wasser, aber ich gehe jetzt unter. Kann ein Fisch ertrinken? Ich denke so, also vielleicht ist der Tiefschlaf ja auch nur die Karotte, die da drin. Welche Karotte? Da will doch keiner was von dir. Der sagt doch nur einen Hinweis auf etwas. Du musst doch gar nichts nehmen davon. Welche Karotte für was? Kriegt er da 10 Euro für, wenn er dir die Karotte gibt? Ewige Frieden? Da gibt es keinen ewigen Frieden. Alle sagen, der Frieden wird nie stattfinden. Also gibt es auch keinen Unterschied zwischen einem sogenannten Erleuchteten und einem sogenannten kleinen Ich. Hat irgendeiner was gesagt? Ja, eigentlich. Wer denn? Nach Amish Basikan. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass er davor, bevor er es nicht erkannt hat, viele Probleme hat und wenn alles erkannt wurde, Da ist Ramisch wach geworden. Weil du gelogen hast. Das war reine Lüge. Ultimate Understanding. Wenn du wirklich zu. Warst du mal da in Bombay? Nee. Ja, hast du nur die deutschen Übersetzungen gelesen? Ja. Ja, dann dürftest du eigentlich gar nicht den Mund, den Namen in den Mund nehmen. Weil die deutschen Übersetzungen sind furchtbar. Also auf Englisch sprechen. Na, wenn überhaupt. Lesen ist echt scheiße. Nein, das ist das Fatale, wenn du was liest, was schon durch drei Filter durchgegangen ist und rezitiert und irgendwelche Dinge. Und dann steht da irgendwas und du nimmst das dann wirklich für bare Münze, als wenn er das so gesagt hätte und du bist, als wenn du jetzt dabei warst und du wusstest die Frage und was damit. Es ist totaler, aber es macht auch nichts, wenn es dich verwirrt oder nicht verwirrt. Aber das jetzt dann einem an, mein Ramesh hat es das nie gegeben, da hat das Bewusstsein einem kleinen Inder gespielt, der mal Bodybuilding gemacht hat. Und hinter Ding, diese ganzen, was eins zum anderen folgt, weil man muss ja ein bisschen Größenwahn haben, groß werden wollen, damit man auch dann das Verstehen vielleicht mal. Es ist so eine Tendenz, aber ich glaube, das hat er nie gesagt. Also es gibt auch bei Nisargadatta ein Vor und Nachher, also in seinem I am Z, ich bin das. Weil da sagt er dann, vorher war ich ein identifiziertes Ich, wo in dem Moment, wo ich das war, der Nisargadatta, da gab es da 4 Milliarden Leute auf der Welt. Aber in dem Moment, wo ich eben, was auch immer passiert, nicht passiert ist, mit dem Tod des Egos sind auch alle 4 Milliarden gestorben und die ganze Welt mit ihr. Also in dem Moment, wo du das bist, ist das alles real, weil das für dich real ist. Aber wenn das eben stirbt, diese sogenannte Traumrealität, verschwindet auch alles darum. Dann gibt es eben, wie gesagt, dann all the is is consciousness oder was immer, dieses Verstehen. Das heißt aber nicht, dass es vorher anders war. Es war immer Bewusstsein. Es ist nicht zum Bewusstsein geworden, indem du das verstanden hast. Und trotzdem bist du vorher in einem Traum von Ich, der für dich die Realität ist. Also diese Kerbe, die da reingeschlagen ist. Also ein identifiziertes Bewusstsein und dann ein kosmisches Bewusstsein wieder, was automatisch kommt beim Tod. Und das kommt nun damals gerade mal, bevor man stirbt. Es hat nichts zu bedeuten. Es ist auch das, dem es passiert ist, der ist schon tot. Der hat ja nie gelebt. Aber das Bewusstsein ist vollkommen irrelevant, ob es kleines oder großes ist. Und wenn dann Nisargadatta sagt, prior to consciousness, dann bist du wieder ganz durcheinander. Weil der Bewusstsein ist die Verwirklichung der Wirklichkeit. Also das Bewusstsein ist nicht die Wirklichkeit. Sondern das, was Bewusstsein ist, ist Wirklichkeit. Aber das, was das Bewusstsein ist, kennt kein Bewusstsein. Und die Wirklichkeit kennt keine Wirklichkeit. Und weil es keine Wirklichkeit kennt, auch keine Unwirklichkeit. Ja. Also vor prior ist dann nicht prior, sondern die Idee vom Bewusstsein ist immer noch ein Traum. Die Verwirklichung ist eben nicht das, was die Verwirklichung ist. Sondern die Wirklichkeit der Verwirklichung ist das, was die Verwirklichung ist. Und die kennt keine Verwirklichung. Und das, was Verwirklichung kennt, ist nicht wirklich. Gibt es denn eine absolute Totalität? Und wenn, kümmert sie das? Ich? Nein, ich meine, und wenn sie es gäbe, kümmert sie das? Die Totalität? Ja. Das weiß ich doch nicht. Aber das würde mich interessieren. Ob es dich jetzt interessiert, das war mir klar, dass dich das interessiert. Aber mich interessiert eigentlich mehr, ob es die Totalität interessiert, ob sie total ist. Ja, ja. Ja, aber dann gäbe es ja zwei Totalitäten. Wenn die Totalität sich um die Totalität kümmert, gäbe es zwei Totalitäten. Geht das? Ja, vielleicht ist die absolute Totalität. Ja, das heißt nur vielleicht. Das ist dann nur vielleicht. Ich weiß es nicht. Es ist aber immer noch zu schwer. Du fragst, ja. Das waren keine Fragen. Nee, das waren schon... Ich will wissen. Wissen ist Hölle, weiß das. Und wenn du dann weißt, ist noch größere Hölle. Immer wieder. Weiß ich Hölle und weiß ich nicht Hölle? Weiß ich, weiß ich. Ich würde so sagen, das Selbst würde sich selbst nie selbst nennen. Und das, was selbst selbst nennt, ist schon... Es kann sich nicht selbst nennen, weil sonst wäre es wieder zwei. Hör dir zu. Hör dir zu. Also, was soll ich sonst noch sagen? Sagen wir nichts mehr, schweigen wir. Das ist ja noch schlimmer. Schweigen sagt zu viel. Dummes Zeug reden ist das Beste. Du kannst ja eh nichts anderes. Das ist, Wenn es wirklich einen gibt, der still sein könnte, es wäre doch die Hölle. Dann würde man die Stille kreieren können. Dann könnte man, dann wäre es die Stille, die nur da ist, weil eine Abwesenheit von Reden da ist. Das Schweigen, das nur da ist, weil keiner was sagt. Was ist das für ein relatives Schweigen, relative Stille? Kann die Stille unterbrochen werden? Ist die Stille mehr oder weniger still? War was? Kümmert sich Stille, ob sie still ist? Ja. Braucht der Frieden Frieden? Grundlegende Frage. Braucht Frieden Frieden? Braucht Freiheit Freiheit? Braucht Wissen Wissen? Also wenn Friede braucht, kann es kein Friede sein. Ja, hört jetzt mal zu. Ist doch klar, oder? Oder? Nein. Was mit oder ändert, ist nicht klar. Das ist die Oder-Scheiße-Grenze. Oder der. Ja, so ist es. Wir kommen nicht zu Ende. Wir werden immer in der Höhle des Seins sitzen und aufs Gewahrsein schauen und uns fragen, warum sitzen wir hier? Das ist das Höhlenerlebnis. Ja, Platon, der ist rausgegangen, draußen war auch nichts, so dazu gekommen, hat weitergeguckt. Ja. Wir sitzen hier ganz platonisch. Wir sind immer noch die Steinzeit und gucken aufs Feuer des Gewahrseins und erzählen uns eins vom Storch. Ja, wir wollen immer noch wissen, ist der Storch wirklich? Wer hat uns gebissen? Ja, es sind Fragen. Gibt es Menschheit ohne Störche? Ja, nein, würde ich sagen. Ja, bin ich ganz, glaube ich dran. Wenn es Satyama nicht gäbe, gäbe es uns auch nicht. Ja, Satyama, du bist das Wichtigste des Universums. Bestimmt. Wie bestimmt. Bestimmt. Ja, es oder auch nicht, ne? Nee, darum ist dieser Tief-Tief-Schlaf eigentlich die, wenn überhaupt, ich kann nur wiederholen, das ist der direkteste Hinweis. Jede andere jetzt Erkenntnis ist, wird wieder gehen. Alles Verstehen, was du jetzt irgendwie durch, so hoch wie es sein könnte, so tief wie du gehen kannst in deinem Verstehen und Wissen, wird alles relativ sein und es ist gekommen und wird wieder gehen. Aber dieses Wissen, was du bist, in der Abwesenheit von dieser Anwesenheit, von was auch immer, das kommt und geht doch nicht. Und das zu sein, kannst du nicht sein, das ist alles. Da muss sich auch keiner drin etablieren, da musst du dich nicht schwer für machen oder irgendein Wissen für rumtragen. Du musst nicht erleuchtet sein, um das zu sein. Das ist das Schöne, scheiß Erleuchtung, lass erleuchtet sein, wer will. Wer braucht's? Wer braucht den Scheiß zu erwachen? Von was? Wer will erwachen von was? Alle Erwachten der Welt, vereinigt euch und lasst mich in Ruhe. Mann, so. Letztes Jahr war ich auf zwei Erwachten-Treffen da. Ich dachte vor allem, ich bin arrogant. Und da wusste ich nein. Was? Erleuchtung. Klar. Da gibt es Non-Duality, Science and Non-Duality. Das war da in Holland, dann gab es Inner Direction in San Diego. Und ich bin in die Falle gegangen, weil mein Verleger in Amerika Inner Direction ist, der hat die Bücher raus. Und ich habe ihm gesagt, wenn du Geld brauchst, mach mal wieder ein Meeting. Aber dann musst du... Ich sage, nein! Und dann ist Rupert, die ganzen Rupert Spieres, Dollar, oh Gott, und Posters und Bär und der Robin Hood von sonst wo. Und kommen dann alle da zusammen. Und dann hat jeder seine Stunde. Ich war das Ende. Der Matthew hat mir gesagt, ich kann dich nicht in die Mitte oder vorstellen, weil dann bleibt wahrscheinlich keiner da. Das Schlimmste war in Holland. Echt? Da waren sie dann noch mehr. Da waren dann bestimmt 25 sogenannte. Von Shapiro bis sonst wo. Das war ja so beliebt. Was? Das ist Geschäft, das ist Zirkus, das ist wie ein Zirkus, der weiterfährt. Und solche sind Werbeveranstaltungen für die Arbeitskreise, die hinterher stattfinden. Und dann jeder hat seine bestimmte Technik. Halte die Energie, halte sie, verweile im Gewahrsein. Schön, Schönheit. Ja, du bist, ja, jetzt hast du es. Ja. Lass es kommen, lass es gehen. Halt es nicht auf. Lass die Ampel auf grün. Sei kein Polizist des Seins. Lass die Schelle zu Hause. Also diese ganzen Techniken, das ist Wahnsinn. Ich meine, wenn ich keinen Humor hätte, hätte ich mich doch geärgert, da zu sein. Aber so war es auch ganz lustig. Ich weiß zumindest, sie kochen nicht nur mit Wasser. Noch niemals mit Wasser. Der reine Geist kocht über. Ja. Hast du keine Freunde gefunden? Ich hatte vorher welche. Ich kannte ja ein paar von denen. Isaac habe ich in Australien immer besucht und den Fosten hatte ich schon vorher mal. So alleine, so 1:1 ist ja alles okay. Da sind's ja, reden sie ja wie noch. Da kann man ja normal mit reden. Aber sobald man die Vorführung sieht. Ja, Vorführung. Man wird vorgeführt. Liebe Suchenden, what took you so long? Dieser Spruch, das ist der Härte. What took you so long? Welcome home! Ja, ich sag ja, das sind Vorführungen, das ist wie Kaffeefahrten. Butterfahrten auf der Nordsee. Du hast nichts anderes zu tun, du kommst nicht raus, du hast bezahlt und musst die Butter kaufen und die Wärmflasche und die Matratze und den Fell noch oben drauf und du gehst nach Hause und weißt gar nicht, was da passiert ist. Weil die meisten haben auch Nebengeschäft, die verkaufen noch Magnetfelder und sowas. Steine oder. Das reicht ja nicht da, diese Klingelbüchsen. Haben die eine Wahl? Klar haben die eine Wahl. Warum sollen die keine haben? Ich gebe denen die Wahl. Weil wenn die keine haben, dann gibt es die ja immer noch. Das wäre ja furchtbar. Warum ausgerechnet die? Hm? Aber die Story ist doch immer gleich, das ist doch das Faszinierende. Der eine beim Spatenstechen, der Engländer. Ja, und dann ich ins Große. Nein, im Park. Die meisten laufen im Park rum. Osho auch. Osho war im Park. Tony Parson im Park. Eckhart Tolle auf der Bank. Ich meine, Baron Katie mit einer Cockroach, Auge in Auge, das war noch originell. So, 3 Zentner, voll mit Droge und voll depressiv und eine Cockroach, 1:1. Das finde ich ganz lustig. Küchenschabe. Küchenschabe. Kakerlake. Eine Kakerlake. Kaka. Alles Kaka. Da hat sie gesehen, alles scheiße. Alles Gute, deine Ehe. Und dann ist er aufgestanden und hat trainiert. Jetzt ist er welcoming everything. Aber nicht so dick sein. So weit kommt es noch. Na gut. Ja, über wen können wir noch herziehen? Macht Spaß, ne? Osho haben wir noch nicht. Klar, habe ich immer. Ja, heute. Ich rede immer über Osho. Ja, nachmachen. Warum wollte ich Osho nachmachen? Mach du doch schon. Wenn ich dich sehe, sehe ich Osho. Ja, dann. Ja, reicht doch, wenn du da sitzt. Gestern ganz in Rot hier, heute nur in Pink. Kennst du den Meister M? Wer ist das denn? M&M? Die esse ich öfter mal. Ja, ist M&M, immer andere Farbe. Das ist Mario Mantese. Oh Gott, noch eine These. Was hat der denn für eine These? Ja, aber Mann ist auch schon These. Das ist doch nicht. Und dann noch Mario. Hat er eine Pizzeria irgendwo? Muss ich den kennen? Nee. Will ich auch nicht kennen. Ich will die eigentlich alle nicht kennen. Ich muss euch ja schon ertragen. Dann noch die Thesen von irgendwem anders, die sie alle mitbringen. Ja. Warum ist jetzt die ganze Zeit Ruchala und Shiva? Was ist eigentlich die Rücken da? Warum Rücken hat er das? Oder sie? Was ist die Essenz der Bhagavad Gita? Die Bhagavad Gita? Man muss weiter baggern. Das ist das Lied, wer baggert so spät im Baggerloch, das ist das Sein, das baggert noch. Das ist die Bhagavad Gita. Das Lied vom Baggern. Das ist so, wenn man wen trifft, man baggert alle an. Man baggert und baggert und baggert. Also man möchte sich ständig Freunde schaffen und ständig gut darstellen. Man baggert und baggert und baggert und es hilft nichts. Man trifft nur Feinde. Aber man möchte sich als großer Baggerfahrer herausstellen. Man möchte ja tief baggern. Oder hochstapeln. Kann man ja auch mit dem Bagger. Also alle Bagger, die tief genug gedrungen sind, die stapeln hinterher hoch. Dass sie was gefunden haben. Da unten. Da unten. Ich war da unten. Ganz jetzt bin ich ja hoch, darum bin ich ein aufgestiegener Meister. Jawohl. Weil ich ganz tief gesunken bin. Ich habe das Ende der Fahnenstange erreicht. Jetzt habe ich nicht nur eine Fahne, sondern auch einen drin. Ich bin vom Selbst betrunken. Da gibt es immer diese Selbsttrunkenheit. Die haben das Ende der Fahne erreicht. Die können sich selbst riechen. Diese ganzen Sprüche, also wenn dann einer so, wie er jetzt ist und wie er vorher war, dieses Vorher-Nachher-Schönheitsspiel von jetzt. Jetzt kann ich alles nehmen, wie es ist. Boah. Accepting what is. Diese ganzen, oh Gott. Keine cholerischen Anfälle mehr. Wer hat er das? Wer hat die jetzt nicht mehr? Das will ich jetzt wissen. Ich bin immer auf Gerüchte scharf. Du hast irgendwen genommen. Ach so. Das hätte ich sein können. Keine cholerischen Anfälle. Ich habe ständig cholerische Anfälle. Hör mir mal zu. Ich bin der Choleriker an sich. Vorher war ich Kleriker, das war noch schlimmer. Wahnsinn. Kennt ja Kleriker. Erika. Erika ist auch schön. Okay, noch Fragen zum Sein? Ich sag, das Sein ist so schlau und doof. Schlimmer geht nicht. Genauso wie absolutes Wissen, das Sein ist, in seiner Realisation ist die absolute Dummheit. Wahnsinn, ne? Absolute Dummheit. Wie kann das absolute Sein sich auf so einen Scheiß einlassen? Wenn es eine Chance hätte, nicht, aber es hat keine Chance. Es kann nicht anders. Ne? Auch das Sein kann kein. Vielleicht kein Wein. Nee, gut. Wie kann der absolute Shiva so tief sinken? Ne? Zum Shiva hier. Shiva. Da noch Zeugen Jehova werden oder so. Stell dir mal vor, Shiva ist ein Zeuge Jehova. Der bezeugt sich selber so. Ich kenne mich. Ich habe mich gesehen. Ich habe mich auch selbst gezeugt. Jehova. Jehova. Es ist später, als du denkst. Wachet auf. Der Wachtum. Gibt es sogar bei Mallorca jetzt, morgen, jeden Sonntagmorgen um 8 Uhr klingelt. Dann stehen da die zwei Männer mit Schlips und Kragen. No comprende? Okay. Gut. Noch eine Sekte? Ich finde Sekt gut. Ist jeder Karnevalsverein eine Sekte? Eigentlich ja, ne? Mit Präsident. Einer verkleidet sich. Wie in Pune, ne? Aber da hatten sie alle im Karneval schon Kostüme. Ich male an mir ein Bild. Da drin noch Osho drauf, auf dem Herz gestückt. Keiner soll wohnen in meinem Herzen allein als Osho-Lein. Na gut, so, weiter, jetzt geht's ernsthaft weiter. Das ist eine lächerliche Frage, oder? Gut, hat noch einer eine Frage zum... Ja. Also wenn ich höre, ich bin oder tief schlafe, dann schaltet es bei mir immer irgendwie aus und ich kann mich nicht mehr drauf konzentrieren. Das kann, ist doch, genau das ist gewollt. Lassen, ne? Ich weiß nicht, ob man das kann, aber man könnte. Man sollte, wenn man könnte. Oder man könnte die Kanne auch wegstellen. Dann gießt es von allein. So erkannt. Habe ich ganz erkannt. So, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nur, es ist vollkommen irrelevant für das, was du bist, ob du das kannst oder nicht kannst. Und was da passiert oder nicht passiert. Die Geschichte geht weiter. Kein Entkommen. Ja. Ich traue mich jetzt auch mal. Soll ich denn mein Leben jetzt einfach so fließen lassen? So nee. Also das Leben, was fließt, ist scheiße. Das ist überflüssig. Naja, und in diesem Sinne erbreche ich im Moment gerade so. Du erbrichst? Ja, ich... Ganz nee, aber nicht jetzt. Finde ich dann mein Leben jetzt so scheiße? Wie kann ich denn das jetzt da irgendwie so einen Knoten? Du würdest doch hier nicht sitzen, wenn du es nicht scheiße finden würdest. Weil wenn alles für dich okay wäre, dann würdest du hier nicht sitzen. Genau. Also ich finde immer nur, Leute kommen zu mir, wenn ich dann sage, alles ist scheiße, eigentlich müssten sie ja sagen. Weil darum sitzen sie hier, weil irgendwas ist nicht mehr... Ja, nicht mehr so. Ja, es fummelt nicht mehr, also es klickelt nicht mehr oder irgendwas. Lass irgendwas mich ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, was auch immer, du hast zumindest schlechte Laune darüber. Ja, so dass ich es auch körperlich merke. Ja, weil du bist unwillig. Weil es passt ja nicht mehr. Dann gibt es natürlich Techniken, wie Passama. Ja, Passama. Wie mache ich mir das passend oder so? Wie rede ich mir das schön? Ja, genau. Aber irgendwann klappt es nicht mehr. Nee, genau. Und an diesem Punkt bin ich jetzt. Ja, das ist total desperation. Sollte es sein, aber so siehst du ja noch gar nicht aus. Du isst ja noch und trinkst noch und kommst hierher. Die Desperation ist noch nicht ganz so krass. Weil da würde dann Bernd Kee sagen, Total Desperation wäre Bettlegen, 3 Zentner, voll unter Drogen, selbstmordgefährdet. Ich meine, das wäre Total Desperation. Dann sagst du, wenn der Punkt erreicht ist, dann geht es nur noch bergauf. Aber die Frage ist, muss man das haben? Ja, genau. Ich sag nein. Ich sag nein. Ich sag nein. Was denn? Es gibt den direkten, nein, es gibt den direkten Weg, bei Ramana den direkten Weg, einfach zu sein, was du nicht sein kannst. Einfach eben wieder tief schlaf, indem du das bist, radiert sich alles aus. Von allein. Der totale faule Punkt. Das mag ja nachts so sein. Nein, nicht nur das, ist auch jetzt. Jetzt bist du es doch auch. Du bewegst dich nur imaginativ in das vordere Feld und denkst noch, du könntest hier vorne und müsstest was tun. Ja. Und dann bist du wieder voll involviert. Und du kannst nicht halb involviert sein. Entweder du bist, was du bist, dann gab es nie ein Problem, wird es nie eins geben. Oder du bist involviert, dann gibt es immer nur Probleme. Dann ist immer alles scheiße. Und wie komme ich jetzt zu dem Schritt? Da kommst du nicht hin. Du hast keine Chance. Sobald du wach wirst, involvierst du dich. Und das bist du nun mal. Du realisierst dich als diese Scheiße. Fertig. Sei scheiße und realisier dich als Scheiße. Ist so. Weil wenn alles scheiße, du scheiße bist und alles scheiße ist, dann ist scheiße die Natur von Scheiße. Scheiße, scheiße. Das ist wie Tiefschlaf. Scheiße, scheiße. Weil wenn es war, es ist, es wird scheiße sein, dann ist alles, du kannst auch Bewusstsein nennen. Es war Bewusstsein, es ist Bewusstsein, es wird Bewusstsein sein. Es war Wissen, es ist Wissen, es wird Wissen sein. Aber du hast das Gefühl von Scheiße. Ja. Ja, aber das hört halt nicht auf. Und darum sage ich halt lieber, es war, es ist, es wird scheiße sein. Weil was immer ist, ist scheiße. Also sei scheiße. Weil wenn du scheiße bist, kennst du keine Scheiße mehr, weil da gibt es keine Idee von, was ist nicht scheiße. Weil auch die Idee von nicht scheiße ist scheiße. Mehr nicht. Also fahre ich nach Hause und sage, fährst scheiße. Und die anderen fahren auch alle scheiße. Es gibt nur Scheißfahrer. Weil man selbst denkt, normalerweise man ist der Einzige, der richtig fährt. Gut fährt. Und alle anderen fahren scheiße, aber man ist selbst auch Scheißfahrer. Und das soll ich jetzt so hinnehmen und so ist es? Du sollst gar nichts. Wenn du mich glücklich machen willst, sei einfach scheiße. Wenn du mich glücklich sehen möchtest. So eine kleine, gib mir doch mal eine kleine Freude. Sei scheiße. Ich meine es ernst. Weil wenn du scheiße bist, kennst du sie nicht mehr. Aber wenn du keine Scheiße bist und Scheiße kennst, das ist richtig scheiße. Sei scheiße. Kenne keine Scheiße. Und wenn ich sage, alles ist scheiße, ist das gleiche, als wenn ich sage, alles ist Bewusstsein. Alles ist Sein. Aber natürlich, wenn ich zu dir spreche, dann, weil du in der Situation bist, eben Scheiße erfährst. Weil es ist scheiße zu existieren und es ist scheiße die Erfahrung von Existenz. Weil du bist halt in dieser relativen Drama von was? Ich kann was tun oder nicht tun, was ist jetzt zu tun? Du bist in diesem brutalen und das ist scheiße. Ich könnte was tun. Und ich versuche ja auch. Du tust ja auch immer was. Ja, aber du tust ganz vegetarisch. Vegetativ. Ja, aber es hilft mir nicht. Dem Körper auch nicht. Nee, das habe ich mitgekriegt. Ja. So, trotzdem atmet das Ding weiter. Und kümmert sich nicht drum. Sei wie dein kleiner Finger. Der krümmt sich, wenn er krümmt, aber er weiß nicht, ob er gekrümmt oder gerade ist. Was besser ist. Der Finger weiß viel mehr als du. Der weiß gar nicht, dass er Finger ist. Das ist deine Weisheit, das ganze Wissen. Du bist umgeben von Wissen. Das weiß gar nicht, dass es von Polo kommt. Und Eva geklaut hat. Ja, ich denke, die sitzt, dass der Polo wohl ist. Darum trage ich den so oft, weil das ist Evas Vermächtnis. Ein geklautes Poloshirt, was gar nicht weiß, wo es herkommt. Ich auch nicht ganz, weil ich weiß nicht, wer ihn vorher getragen hat, aber es macht mir nichts. Ja, vertraue deinem Hemd. Ich meine, es traue dem Tisch. Der Tisch ist Tisch, obwohl er gar nicht weiß, dass er Tisch ist. Sein Mensch, der gar nicht weiß, ob er Mensch oder nicht Mensch ist. Das ist der wahre Mensch. Das ist der Christus, der den wahren Menschen zum wahren Menschen, weil er gar nicht mehr weiß, was ein Mensch, wie ein Mensch zu sein hat. Und was Mensch ist und was kein Mensch ist. Oder was Geist ist und was kein Geist ist. Oder was Vater oder kein Vater ist. Diese Armut des Geistes, diese Armut von überhaupt zu wissen, was ist oder nicht ist. Das ist die Armut des Tisches und die Armut, die du bist, dein natürlicher Zustand. Und das ist Tiefschlaf und das bist du hier und jetzt. Das wirst du, das warst du, das bist du, das wirst du sein in Ewigkeit. Amen. Jetzt mache ich Kirche. Jetzt und immer da. Jetzt und immer da. Diese Eternal Now. Das ist deine Natur. Da kommt nichts und da geht nichts. Und diese ganzen Variationen von Veränderungen verändern sich ständig und nichts verändert sich. Also sei das. Mehr ist nicht. Aber auch nicht weniger. Und wenn du das bist, bist du nämlich das und du wirst dich nicht aufhören zu verwirklichen. Das Nächste wird das Nächste sein. Und nach dem sogenannten körperlichen Tod kommt das nächste Scheiß. Irgendein Scheiß kommt immer. Beim Kommen bist du nicht gekommen, als das Ding kam. Und wenn dieses Ding geht, wirst du nicht gehen. Du warst, du bist, du wirst sein. Das. In allem Kommen und Gehen kommt nichts und geht nichts. Weil du immer das bist, was beim Kommen nicht kommt und beim Gehen nicht geht und beim Dasein nicht da ist und beim Wegsein nicht weg ist und beim Humpeldumpeldumpeldumpel. Ja, was soll ich sonst noch für Hinweise geben? Braucht es noch mehr? Nein. Aber immer wieder. Immer wieder haue ich rein und das Schwein kommt wieder raus. Was, weißt du, wo ich ungefähr? Wo auch Jesus drauf hingewiesen hat, das ewige Leben. Wiedergeboren in sich selbst. Steht es da und weiß auch nichts mehr. Und trottelt wieder vor sich hin und macht den nächsten Scheiß. Und kümmert sich nicht drum. Oder doch? Es kümmert sich nicht drum, dass es sich kümmert. Es hört beim Hören nicht hin, oder her, oder zu. Es ist sich selbsthörig, absolut. Und kümmert sich nicht drum, weil sich selbsthörig zu sein, macht gar nichts. Von sich selbst kontrolliert zu werden, wen kümmert's? Absolute Selbstkontrolle. Der Vergewaltiger, das Vergewaltigen und Vergewaltigte zu sein. Das ist hier und jetzt die Natur. Aber natürlich, wenn du nur der Vergewaltigte vorne, das deine Realität ist, dann hast du natürlich einen Scheißjob. Und wenn du nur der Vergewaltigte bist, hast du auch ein schlechtes Gewissen. Und wenn du das Vergewaltigen bist, ist auch nicht so schön. Aber wenn du das bist, was das ist, kennst du gar keinen Vergewaltiger und nichts Vergewaltigtes, weil du das bist. Dann macht es wirklich nichts. Weil sobald du einer von dem, was immer bist, Glück auf. Hast du schlechte Karten. Wenn du überhaupt was hast. Nicht alle. Gut, noch Fragen zum, wie sage ich es meiner Wand? Ja. Wie ist es denn mit dem Fisch? Ich habe auch keine Ahnung. Ich rede auch mit Ameisen. Was wollt ihr hier? Macht euch vom Acker. Ich rede mit Moskito, also mit Mücken. Haut ab! Erkenne dich selbst, geh raus! Es hilft nicht, aber es macht Spaß. Du redest auch zu der Tomate, bevor du sie in die Pfanne haust. Tomate, deine Bestimmung ist jetzt Pfanne. Hast du das jetzt verstanden? Ich hoffe, du schmeckst. Hilft auch nichts. Aber es macht Spaß. Man redet mit sich. Man denkt, man muss vorsichtig sein, ob einer das zuhört und einem nicht erinnert. Es ist gefährlich. Ja, aber hat eine Mücke ein Ego? Man sagt ja auch zum Menschen, mach eine Mücke, also hat es auch ein Ego. Klatsch. Hat ein Elefanten-Ego. Ein Elefant vergisst 100 Jahre nicht, wenn du auf den Fuß getreten bist. Ist das Ego? Also so eine Erinnerung an irgendeinen Zufall und wenn er dich nach 100 Jahren trifft, haut er dir einen in die Ohren. Ist das Ego? Ja, kann ein Elefant sein Ego aufgeben oder eine Mücke? Das geht von alleine, wenn er stirbt. Und dann geht die Energie weiter, weil nichts geht verloren im Universum, habe ich gehört. Dann triffst du den nächsten Hund, der beißt dir ins Bein, weil er vorher Elefant war. Und du wunderst dich, ich habe noch nie mit Hunden was zu tun gehabt. Aber das war Jumbo. Oder du heiratest den Elefanten hinterher. Und weißt du, das ist dann späte Rache, sag ich. Das geht rein. Ich meine, wenn man den ganzen esoterischen Thesen so folgt, dann ist das alles ganz schön wahr, ne? Man hat den ganzen Scheiß schon mal gelesen. Reinkarnation. Wer weiß, wo meine Frau als nächstes auftaucht. Warum heirate nie? Du weißt nicht, wen du... Welche Rache kommt. Es ist immer Rache. Rache raucht Saat. Ja, gut. Wie viel haben wir noch was? Eine Minute noch. Eine Frage, eine geht noch. Alles klar? Kaffee trinken? Ja. Darauf ein Dujardin. Okay. Geht, aber geht. Ich wollte nur jemanden bezahlen, konnte vorhin, da hat jetzt